Meine Damen und Herren, Sie hören die Lästerschwestern von und mit Robin Blase und David Hein. Hallöchen! Hallo! Beinahe. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lästerschwestern. Das ist Robin Blase. Das ist David Hein. Genau, und hiermit legen wir los. Danke, dass ihr alle da seid. Wir setzen uns jetzt nämlich hier hin und dachten... Ja, also so ist das normalerweise, wie wir Podcasts aufnehmen. Ich weiß nicht, was ihr erwartet habt, aber... Immer so zurückgelehnt. Wir sitzen jetzt einfach hier 2 Stunden und unterhalten uns. Ja, ganz kurzer Behind-the-Scenes-Fact, dieser Gong, den ihr gerade gehört habt, den musste der Techniker gerade noch aus dem Internet herausladen, bevor wir angefangen haben. So läuft das hier auf diesen Dingern. Und wir haben auch heute Morgen noch an dieser, wir sind, glaube ich, der erste und einzige Bühnenact in Deutschland und auf der Welt, die mit einer PowerPoint-Präsentation arbeiten. Die haben wir heute Morgen noch, daher dieser schöne Rand in, was ist das, Anthrazit hast du gesagt? Ja, ist Anthrazit. Wir haben lange diskutiert, über welche Farbe nehmen wir als Hintergrund für unsere PowerPoint-Präsentation. Ich will blau. Du sagtest, ich will Anthrazit und jetzt ist es Anthrazit geworden. Ja, und mit dieser Präsentation möchten wir euch heute durch die Themen des Abends führen. Ja. Das erste Thema diese Woche ist eins, wir haben, das muss man dazu sagen, wir haben heute einen Gast hier, der Christoph Krachten, kennt vielleicht noch jemand. Ja. Macht auch auf YouTube, hat das Internet praktisch erfunden. Ja. Hat früher Mediakraft erfunden, Mediakraft auch in Grund und Boden geritten, kann man vielleicht sagen. und hat dann die Videodays erfunden und das ist unser erstes Thema heute. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, die Videodays. Ja, die gibt's nicht mehr. Ja. Aber weißt du warum, David? Sag. Die haben gesehen, shit, die Lästerschwestern haben mehr Tickets verkauft. dann haben sie gesagt, gut, dann können wir es nicht machen, es gibt jetzt nur noch... Lästerschwester-Live-Show. Ich weiß es gar nicht so, ist das bekannt gewesen? So, man kannte den Webvideopreis und die Videodays sind schon immer so ein Ding gewesen. Ne? Also ich möchte an dieser Stelle ja einen großen Shoutout geben an Christoph, der auch hier kann Christoph mal winken. Da hinten! Christoph hat nämlich die Videodays vor einem Jahr verkauft. Ja. Und dafür gehört ihm auf jeden Fall ein Applaus. Robert schickte mir eine Sprachnachricht die Tage, meinte, Christoph Krachten ist ein Genie. Ja. Ja, der hat dieses Ding genau in dem Moment losgetreten, an dem es keiner mehr wollte. Ich muss dazu sagen, ich wollte es von Anfang an nicht. Ich war einmal da, das war 2013, mit Giga noch. Da war ich noch bei Giga. Und da sind wir gerade zu Mediakraft gewechselt und wurden wir eingeladen. Kommt doch mal zu den Videodays. Und ich kann dir nicht, ich glaube, es gab noch nie einen Ort, an dem ich falscher war als auf diesen Videodays, weil das da in dieser Köln Langsess Arena war in der Mitte so eine große Arena, wo dann Programm war und in diesem Kreis drumherum standen dann diese ganzen armen YouTuber, die ganze Zeit da standen, über Stunden nicht so richtig zu essen und Verpflegung bekommen haben, beziehungsweise sich dann für 19 Euro eine Dose Schaschlik kaufen konnten. Und dann sind dann die Kids von Influencer zu Influencer gegangen und haben gesagt, ich würde ein Foto mit dir machen, ich weiß nicht, wer du bist, aber machst du dich vielleicht trotzdem ein Foto mit mir? Nee, so. Normalerweise war das, du hast gesehen, da sind 5 Leute um einen YouTuber drumherum, dann gehst du hin, ey, wie viele Abos hast du? Ja, ja. Ey, krass, du hast auch Foto mit dir. Ich glaube, dadurch, dass sich immer auch Leute darum geschart haben, wenn Leute um jemanden standen, hat selbst die Toilettenfrau an diesem Tag ganz viele Autogramme gegeben, weil die halt einfach immer wieder Leute um sich drumherum hatte. Wollen wir mit einem Handzeichen machen, wir sind ja interaktiv hier jetzt in der Live-Show. Wer war schon mal auf den Videodays? Und habt ihr sechs Leute. Sechs Leute. Für alle Podcast. Alle 6 Leute. Christoph, gut, Christoph, dass du das hat sich nicht gemeldet, ne? Gut, dass du rauskommst. Ja. Das war, es war in diesem Ring drumherum, war es halt wirklich absolutes Chaos. Und das für die Leute, es gab halt ein paar größere YouTuber, ich weiß noch damals, ich glaube Nilam oder so, also Darum, die hatte, ich glaube, den ganzen Tag da gestanden und hat dann Autogramme unterzeichnen müssen. Und im Innenbereich konntest du dann eine Show angucken und da hat dann jeder gemacht, was er wollte. Ja. Ich weiß noch, das Moviepilot, da stand dann Maniac auf der Bühne und hat einen Filmquiz gemacht. Also mein Lieblingserlebnis auf dem Video Days war, da saß ich oben in der Lounge und konnte von oben zugucken, ungefähr in der Perspektive, die man jetzt hier auch gerade sieht. Ja. wie Clemens Alive gebeatboxt hat. Das, da erinnert sich jemand. Es war einfach eine geile Show. Ein Typ steht da und macht ungefähr so. Was sagtest du, Christoph? Ein Highlight. Ja. Christoph hatte mir hinterher auch mal erzählt, das ist nur so ein, das war immer ein Problem, die Leute zu finden, die da tatsächlich dann, und die dann A, was können ja, und ja. dann auch noch auftreten wollen. Generell bei wollen. YouTube, bei jemandem zu finden, der was kann. Also, ja. nee, das ist das Gute, deswegen gibt es unseren Podcast, das ist ja das Schöne daran. Ja, weil wir damit Geld verdienen können, dass wir nichts können. Ich muss sagen, ich fand die Videodays tatsächlich immer ganz toll, weil sie für mich früher so diesen YouTube-Flair ganz toll rübergebracht haben. Ich war tatsächlich auf den allerersten Videodays, ohne zu wissen, dass ich auf den allerersten Videodays war. Okay. Da war ich, das war damals auf der Games Convention noch. In so einem die war ja immer parallel zur Games. In so einem Seitenraum. Und ich kannte damals nur Cold Mirror und bin an so einem Raum vorbeigegangen. Den muss man auch nicht kennen. Und ich dachte, das war ein Cold Mirror-Fantreffen. Für Jahre dachte ich, das war, wo ich reingelaufen bin, weil ich Cold Mirror auf der Bühne gesehen habe und da waren ganz viele Leute und die haben Fotos gemacht. Und da dachte ich so, ach cool, habe ich gerade Cold Mirror gesehen. Ja. Jahre später habe ich rausgefunden, das waren die ersten Videodays, auf denen ich damals war. Da war ich halt 14 oder so. Okay, alles klar. Ja, ich habe das nie so richtig mitbekommen. Ich habe hinterher erfahren, dass Mr. Trashpack und Christoph Krachten immer so ein bisschen darum gestritten haben, wer hat es jetzt erfunden tatsächlich. Ich glaube, Trashpack hat mal irgendwann gesagt, so er hat in einer Sauflaune gesagt, das könnte man mal machen. Und Christoph ist halt der Typ gewesen, der hat es halt gemacht. Ja. Und Christoph Krachten ist ein Genie, Christoph Krachten ist immer der, der es macht. Du bist ein Schleimer. Hier ist, sonst würde ich nur über ihn lästern. Das ist immer so schwierig bei Live-Shows. Du brauchst keinen Job bei Christoph, du musst das nicht mehr machen. Ich habe Robin kennengelernt bei einem Treffen. Da hatte ich einen Job bei Christoph. Als Giga nämlich zu Mediakraft gewechselt ist, klingelten an unserer Tür drei Typen. Das warst einmal du, das war einmal Christoph und ich weiß nicht, wer der dritte war, Dominik vielleicht. Und kann sein, wollten ja. Giga dann, haben dann so ein Screening gemacht, haben dann geguckt, was kann man so machen. Ne? Also die hatten dann unsere Inhalte sich angeguckt und sagten bei allem, ihr habt bei allem gesagt, nee, das kann man nicht mehr. Diese Videos, wir hatten so 20-minütige Testvideos hochgeladen. Und dann meinte Christoph so, könnte man das nicht so 3 Minuten machen? Ich sagte so, aber dann sind ja alle Fakten raus. Dann muss man ja alles wegmachen. Ja, aber du atmest hier an der Stelle. Könntest du dieses Atmen nicht rausschneiden? Doch, das war so. Das war so. Und das haben wir dann tatsächlich auch so gemacht. Und man muss es sagen, Giga wurde erfolgreich danach. Ja. Giga wurde, als wir angefangen haben, die Mediakraft-Regeln zu befolgen, und es war ja damals dann tatsächlich auch so, dieses Mediakraft waren so die ersten in Deutschland, die es halt so richtig probiert haben. Und man kann schon sagen, also diese, ich weiß nicht, ein paar Jahre lang hat so diese Formel, die sich dann irgendwie durchgesetzt hatte, schon hat irgendwie funktioniert. Ja. Die hast ja du mitgeprägt. Du warst ja bei Mediakraft tatsächlich. Ja, es war meine Formel eigentlich. Genau. Die Frage, auf die Videodays zurückzukommen, ich habe jetzt in den letzten Jahren es nicht mehr mitbekommen. Ich habe zwar mitbekommen, dass sie sich nochmal erweitert haben, so das spricht, dass es in Berlin gab sie einmal, aber auch so. Es gab sie. Genau, ich habe nicht mitbekommen, wie viele Leute da waren. Ich habe dann jetzt nur gesehen, dann letztes Jahr Divimove hat die gekauft. Und dann dachte ich so, oh, Divimove kauft die? Dann muss das ja wahnsinniges Potenzial haben. Das Ding ist, und ich glaube, das ist der Fehler, den Divimove damit gemacht hat. International gibt es ja unter anderem die VidCon. Und die wächst seit Jahren. Und die ist auch international größer. Die wurden, glaube ich, auch gekauft. Da waren wir gekauft. Mal in den USA tatsächlich. Ja. Da war ich auch schon ein paar Mal in den USA. Und ich glaube, was die Videodays in Deutschland ganz toll verkörpert haben, ist dieses Feeling von, es gibt eine Szene in Deutschland mit irgendwie 20, 30, 40, 50 YouTubern. Und zu der Zeit, als die Videodays das Ding waren, kanntest du als Zuschauer jede Person, die da war. Du mochtest sie vielleicht nicht, aber du wusstest, wer sie waren. Und das hat sich in den letzten Jahren halt geändert. Es gibt inzwischen so viele Leute, es gibt inzwischen so viele Nischen und es gibt auch so viele Leute, die du einfach nicht wie damals einfach sagst so, ja gut, hier bei Titi finde ich vielleicht weniger lustig als Cold Mirror, aber hey, sind trotzdem irgendwie cool. Mhm. Hast du es heute halt, dass du Leute abgrundtief einfach hasst und du willst einfach nicht im selben Raum sein mit denen. Wenn Katja Krasavitsch auf den Videodays ist, dann sagst du einfach, dann gehe ich da deswegen nicht hin. Ich glaube, das gibt es tatsächlich ganz viel, dass so diese Animositäten untereinander dann dazu führen, dass da Leute sich nicht buchen lassen wollen oder so. Ich habe das mal mitbekommen, dass Ape Crime aktiv gesagt hat, komme ich nicht, weil David Hein ist da. Ja. Solche Sachen passieren immer mal wieder. Da kann man mal applaudieren. Ja. Ja, jetzt sind sie nicht mehr. Sie wohnen in einer Stellungnahme, ich weiß nicht, haben wir die hier dabei? Sie wohnen in einer Stellungnahme von DiviMove, die haben die tatsächlich geschrieben, wurden sie abgesägt, jetzt gibt es die nicht mehr. Und ich muss sagen, Man sieht das ja in den letzten Jahren, deswegen cooler Move, die zu verkaufen. Weil international... Du bist ein Genie, Christoph. International, was du bei der VidCon hast, die war auch schon immer anders. Das war viel weniger ein reines Fantreffen, sondern das war immer schon auch viel mehr Nische, viel mehr Panels, wo Leute auch wirklich diskutiert, also wo du auch als so Video-Enthusiast hingehst und du kriegst krasse Inside-Information in irgendwelchen Q&A-Panels, wo halt dann ein Philip DeFranco sitzt und dir halt erklärt, wie sein Business funktioniert. Ja. Oder ein Casey Neistat irgendwie eine motivierende Rede hält oder sowas. Und das hast du bei den Video-Days ja nie gehabt. Das war stattdessen steht Case Freak auf der Bühne, singt einen Song, wird dabei dann noch gestört. Und es war eigentlich mehr eine Musikshow. Und du hast halt das Problem, dass es halt zu wenig Musik-Acts gibt, um irgendwie so eine geile Musikshow zu machen. Gute Musik-Acts. Und auch zu wenig, die du halt auch, wo du halt alle geil findest. Ja. Das war immer so ein bisschen das Problem, jetzt auch ich war letztes Jahr jetzt nochmal da, und da war es halt so, dass jede Person, die aufgetreten ist, du gemerkt hast, dass alle untereinander tuscheln. Hey, wer ist denn das? Kennst du den? Ja. Ist das? Aber nicht, weil die klein waren, die hatten selber 300.000, 400.000 Abonnenten, aber es gab halt 700 Kanäle mit 300.000, 400.000 Abonnenten. Es gibt halt mittlerweile zu viele. Es gibt so oft so Leute, wo jemand sagt, so, na, kennst du die Brudis? Und ich sage dann, die Leute mit 200 Abonnenten kenne ich nicht. Nee, die haben 2 Millionen. So, das passiert mir. da sind so viele Leute an uns beiden vorbeigezogen. Ja. Selbst wenn man unsere beiden Kanäle addiert, kommen die meisten, die kenne ich trotzdem zu weiten Teilen nicht. Von daher, wir haben doch ein Mikrofon, wir können doch ins Publikum gehen. Ich persönlich fände es super. Willst du mal zu Christoph gehen? Du bist ja ein großer Fan. Ich würde gerne von Christoph nämlich hören, ob du, war das, also wirklich, hast du es gespürt? Hast du es im Urin gemerkt? Oder war das so ein Ding, wo du dachtest, so, boah, ich glaube, wenn er das jetzt sagt, dann wird er von DiviMove verklagt. Deswegen weiß ich. Mir gehen die Video dir selber auf den Sack. Hallo. Hallo. Hallo Christoph. Hallo David. Hallo Lester Schwestern. Dankeschön. Ob ich es im Urin gehabt habe. Also ich würde sagen, nein, also mir war schon bewusst, man muss das Event ständig ändern. Das haben wir ja auch eine Weile gemacht. Aber ich glaube, ihr habt eine sehr gute Analyse geliefert. Ich habe jetzt oft hier dem Thomas zugenickt, habe gesagt, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Also es war wirklich so, am Anfang kannte jeder jeden. Und wenn man die Videodays gemacht hat, da waren halt die paar Dutzend Leute, die Video- oder die YouTube-Szene in Deutschland waren. Und das wurde halt immer unübersichtlicher und es waren auch immer mehr Leute dabei, die echt, ich sag mal, diskutabel waren. Sei es, was sie auf YouTube gemacht haben, sei es, was sie auf der Bühne gemacht haben. Ich glaube, bei Katja Krasiewicz konnte man sich die Brüste unterschreiben oder so. Oder wie, was? Es gab mal so ein Jahr, wo sich die Eltern aufgeregt haben, dass Katja Krasiewicz da war, weil es so ein paar obszöne Sachen gab, die man mit ihr machen konnte. Ja, wobei, die haben wir nie auf die Bühne gelassen. Es hatte mal einer eine Idee, wir haben ja diese Aktion Jugend gegen AIDS oft gehabt und da kam einer, und wir müssen Katja Krasiewicz auf die Bühne lassen. Da habe ich nur gesagt, Moment, die steht für was anderes als Jugend gegen AIDS, ist vielleicht nicht so passend. Ich meine, ist Jugend für AIDS eine Kampagne? Jugend für AIDS, das ist ja super, klasse Kampagne. Ja gut, vielen Dank, Christoph. Ich weiß nicht, gibt es noch aus dem Publikum irgendjemanden, der sich hierzu äußern möchte? Ein Video-Fan, der jetzt traurig ist, dass er nicht dabei sein darf? Das muss man dazu sagen, wir wollen immer wieder auch mit dem Mikrofon rumgehen. Falls ihr also eine Frage habt, könnt ihr euch gerne melden oder falls ihr lästern möchtet. Ansonsten, du warst da, ich glaube, ich habe eine halbe Meldung da drüben gesehen. Hallo. Hallo. Ja, was war deine Erfahrung von den Video-Days? Na, ich war selber halt zweimal da, einmal da, wo du da warst und dann das Jahr danach, 2014. Und erstmal habe ich gemerkt, allein in dem Jahr, wie krass das gewachsen ist. Und dann war das halt immer so, ich fand es halt immer cool, so die Leute zu treffen, die ich cool fand. Und wir, zum Beispiel wir fünf, wir kennen uns alle nicht. Wir sind alle alleine hier und ich finde es total cool, dass wenn man auf so solche Conventions geht, auch selbst wenn man nur alleine ist oder nur mit so der besten Freundin, wie viele Leute man kennenlernt, die das Gleiche mögen, die gleichen Interessen haben. Wir zum Beispiel haben uns jetzt die Stunde davor die ganze Zeit unterhalten und hatten irgendwie immer was zu quatschen. Lästerschwestern bringen Menschen zusammen, David. Wirklich, also ganz toll. Und alle 11 Minuten verliebt sich jemand durchs Lästern. Alle sagen immer, Lästern ist schlecht, aber nein. Nee, ganz toll. Also wir hatten viel Spaß jetzt. Nee, und das fand ich auch bei dem Video, der ist immer toll. Aber ich war jetzt die letzten, also wie gesagt, dann 2015, 16, 17 war ich halt auch nicht mehr da. Deswegen, warum nicht? Weil ich dann das zu doof fand. Sehr gut. Gut gelästert. Gut, danke. So, wir haben schon, wir machen mit dem nächsten Thema weiter. Wir wünschen den Video Days, ja, was sagt man da? Das ist unsere Kondolenzgrünze. Rest in Peace. Christoph, was machst du als nächstes für eine Riesenveranstaltung? Gut. Ja. Sehr gute Idee. Alles klar, wir machen weiter mit dem nächsten Thema. Wir haben... Oh. Natürlich. Das sagt ihr jetzt noch, aber wartet mal. Wir. Also man sieht Bibi für die Leute, und Julienko, exakt. Für die Leute, die das vielleicht... Es gibt, eventuell hört man es ja hinterher, ja? Wenn wir das eventuell als Podcast ausstrahlen. Man sieht gerade die Royal Wedding. Man sieht die Royal Wedding, genau. Die beiden Meghan Markle und... Harry. Harry. Ihr Namen kennst du aber sein nicht. Er ist der Prinz. Ja, die wurde immer wieder... Wir haben doch... ja, egal. das... Bitte? Ja, exakt, die beiden sind... das ist das Thema. Hast du es geguckt? Hast du es ein bisschen? Nein, ich hätte es auch gar nicht mitbekommen, wenn es nicht so präsent überall wäre. Bei mir war das Ding so, dass ich am Wochenende tatsächlich dachte, das war die Woche davor schon mit dem ESC so und jetzt dann das letzte wieder mit der Royal Wedding, weil ich dachte, wie blockt man diese Hashtags bei Twitter? Jeder Affe hat diese Scheiße in meine Timeline reingepostet, ja. Und dann, oh, jetzt küssen sich, jetzt gehen sie da lang, und auch die nicht gesagt haben, oh, ich bin total verliebt mit ihnen, die haben halt gelästert, und ich habe es dann irgendwann, oh, das war einfach zu viel Royal Wedding. Ja. Aber am Ende, die Berichterstattung ging wohl, wie viel, 4 Stunden, 5 Stunden? Ja, und in so einer Berichterstattung, da redet man natürlich auch viel Müll. Und, genau, es gab Moderatoren vom ZDF, die darüber geredet haben. Ja, die Franzi, die heute hier ist, die hat da was zusammengeschnitten, die haben das einfach ohne ihre Zustimmung aus dem Internet gerippt. Ja. Und zeigen euch das jetzt. Verklagen kannst du uns dann hinterher. Denn der Franzi ist dabei was aufgefallen, was bei dieser Berichterstattung über Meghan Markle, falls ihr sie nicht kennt, die Braut, im Vordergrund stand. Wir spielen das mal einfach ab, damit ihr euch selbst ein Urteil davon bildet. Die beiden werden ja niemals König und Königin. Da können wir uns auch mal so ein exotisches Paar leisten. Ich sag's mal so, Sandra. Auch durch ihre afroamerikanischen Wurzeln. Sie hat afroamerikanische Wurzeln. Ich habe auch das Gefühl, dass die Queen bei Meghan ein Auge zudrückt. Die Herkunft der Braut. Ist das etwas, was Großbritannien erschüttert hat? Es ist nicht ungewöhnlich für England, dass die ungewöhnlichen Paarungen passieren. Dies ist eine sehr gemischte Gesellschaft inzwischen. Harry hat jetzt jemanden gewählt, die vom Typ ganz anders ist. Sie ist älter als er. Sie hat selber irgendwie was geleistet aus eigener Kraft. Und dann natürlich das Thema mit den afroamerikanischen Wurzeln. Und hat eben auch eine afroamerikanische Mutter. Das alles bringt sie mit und macht eben auch diese Beziehung so besonders. Also ich meine, aus Marketing-Gesichtspunkten ist das natürlich genial, so eine Meghan. Dass Meghan als Tochter einer afroamerikanischen Frau in die Royal Family einheiratet, macht sie auch so ein bisschen zur Symbolfigur für alle Nicht-Weißen. Dass jetzt also im Prinzip diese afroamerikanische Esprit jetzt hier auch in dieses Königshaus einheiratet. Hier, unsere Reporterin draußen, die hat so eine Vertreterin dieser Black Community. Neben mir begrüße ich Afua Hirsch. Afua ist die Tochter einer ghanaischen Mutter. Black Community, böse Kommentare hier in Großbritannien, als das bekannt wurde. Also nach dem Motto, jetzt sage ich mal nicht Nanny, aber irgendjemand hat mal gesagt, also eine solche Frau, die hat man sich früher als Mätresse gehalten. Sie haben sich auch gewünscht, dass ein Finalist von Britain's Got Talent, ein Cellist, auch mit afroamerikanischen Wurzeln, dass der heute ein Solo spielen darf. Drin dieser Black Community, also Stand By Me mit diesem Gospelchor, allein weil es so fantastisch schwarz und so toll schwarz gesungen war und so viel Schwarzes auch. Ich hoffe, es hat auch Ihnen gefallen und wir konnten das rüberbringen, was hier den ganzen Tag am meisten in der Luft hängt, nämlich Liebe. Romantikexperten vom ZDF wissen ganz genau, Liebe liegt in Luft. Meghan Markle ist so der Black Panther unter den... unter den Brautjungfern oder unter den Bräuten. Krass, also das lief live so im ZDF. Das ist Berichterstattung in den Traditionsmedien. Und da kann ich tatsächlich, wir haben ja schon mehrfach drüber gesprochen, verstehen, wenn andere Leute sagen, dafür zahlen wir alle GEZ-Gebühren. Ja. Richtig, richtig schlimme Scheiße, die da so, also nicht nur sexistisch, es ist rassistisch. Ich weiß gar nicht, hast du dich durch alles durchgucken müssen? Also sie hat erst RTL geguckt. Für da hätte ich mir das erwartet. Ne? Ja. Und dann habe ich auf Twitter gelesen, dass es wohl rassistische Kommentare gab. Und dann dachte ich mir, ach, beim ZDF, das kann ja nicht so krass gewesen sein. Aber war schon schockiert und dann habe ich es mir tatsächlich nochmal reingezogen. Aha, sehr gut. Ja, danke dafür, ja. Da können wir alle die Sitzung. Ja. Also ich muss sagen, also das, ich finde das so spannend, weil ich das, also ich hätte nie gedacht, dass das in irgendeiner Form noch ein Thema ist. Nee. A, heutzutage, also auch sozusagen so ein gemischtes Paar, was ist ja voll. Und dass du das vor allen Dingen öffentlich im Fernsehen dann auch so ansprichst, ne? Dass du dich A, nicht schämst, dass da keine Kontrollmechanismen auch angehen bei den Leuten. Das sind, also, ja, sind ja Moderatoren, die seit passiert, Jahren, ja. Ja, aber dass da niemand in der Regie irgendwann sagt, so, hey, hör mal auf, was ist das zu sein? Entschuldigung. Du, ganz kurz, du bist ein Vollidiot, bitte. du hast bei solchen... Schwarzer Humor, ja, natürlich. Oder so. Normalerweise hast du halt immer jemandem auf dem Ohr. Du hast bei jeder Scheiße jemanden. Wir jetzt nicht hier, dafür sind wir zu arm, aber bei solchen großen Sachen. Und die müssten doch dann so ein Ding, wo sie dann sagen, nee, sag das mal nicht nochmal so. Aber ist nicht passiert. Aber das gibt's ja immer wieder so. Wir hatten vom, glaube ich, im zweiten Podcast oder so, ich weiß nicht, wer dabei ist seit der zweiten Folge oder so, hatten wir über diese H&M-Sache geredet. Ja, mit dem Monkey. Ja, genau, wo so einem kleinen schwarzen Jungen ein Affen, T-Shirt mit Affenaufdruck. Aber Marketingfirmen mögen das. Mögen das. Ja, die klick mal eins weiter, David. Ich klicke mal eins weiter. Super Dickmanns hat sich gedacht, das ist die richtige Art und Weise. Und für die Podcast-Hörer, Super Dickmanns hat sich gedacht, wir nehmen einen Schokokuss, der ja auch umgangssprachlich gerne mal Negerkuss noch genannt wird. Ich sage tatsächlich noch Negerkuss und kriege viel Kritik dafür. Ja, ist auch politisch nicht ganz korrekt, aber die haben gedacht, den packen wir mal in ein Brautkleid und sagen, ein Schaum in Weiß und wir machen damit. Und schreibt dann darunter, was guckt ihr denn so? Wollt ihr heute etwa nicht auch Megan sein? Ja, und das ist halt wieder so ein Fall, wo wir, sie schreiben relativ, man sieht dann den Reply von ihnen schon, weil natürlich gab es einen Shitstorm. Ja, ja. Also, das ist immer so der Punkt, wo wir immer denken, weil wir das ja kennen. Also, wir haben ja viel mit Marketing zu tun, arbeiten teilweise auch. Wir sind viel gebucht. Wir sind viel gebucht, aber haben auch teilweise schon in Unternehmen gearbeitet, David in journalistischen Bereichen. Was auch immer David macht, keine Ahnung. Aber ich saß auch tatsächlich schon mal in solchen Marketing-Meetings drin, wo halt teilweise dann 20, 30 Leute mitentscheiden, du wie so ein Social-Media-Post aussieht. Du darfst nicht mal furzen, ohne dass nicht vorher durch drei Abnahmen durchgegangen ist. So, ich meine, wir hatten neulich erst davon erzählt, von diesem Placement, wo der befreundete YouTuber sich extra die Haare abgeschnitten hat dafür. Wer war das denn? Ich habe keine Ahnung. Man weiß es nicht. Wo ja auch jede Scheiße vorher abgenommen werden musste. Ja. Und das hier geht durch so ein Meeting durch. Da saßen 20 Leute und keiner hat irgendwann mal gedacht, so, ey Leute, das ist keine gute Idee. Finde ich komisch daran. Ich weiß nicht was, aber das lassen wir mal lieber sein. Dann Davids Argument war, die machen aber doch bestimmt solche Posts zu jedem Event. Ja. Und dann haben wir mal geguckt, was die sonst noch so gepostet haben. Und hier ist Michael Schulte. Und wie sieht der aus? Das ist zum ESC. European Song Contest haben sie sich einen weißen Negerkuss. Negerkuss, jetzt sage ich es auch noch, scheiße. Rote Locken aufgeklebt. Ja, scheiße, jetzt kommt hier die Polizei an. Ich glaube, wenn du weißer Negerkuss sagst, ist es wieder das okay. Das soll Michael Schulte sein, der Gewinner des ESC. Da haben sie sich also gedacht, so machen wir es so rum. Also ja, Gratulation an Super Dickmanns. Die haben das Bild mittlerweile auch gelöscht. Du findest es nicht mehr, natürlich nicht. Bin gespannt, was als nächstes auf deren Seite so kommt. So. Jetzt müssen wir einmal nochmal ins Publikum gehen und Stimmen zur Royal Wedding hören. Aber wir haben eine sehr interessante Sache. Wir haben den Content gefunden auf YouTube. Es war in den Trends weit oben und wir haben, wir beide durchforsten die Trends immer gerne, weil wir denken so, da ist ja was qualitativ Hochwertiges unterwegs, da muss ich draufklicken. Also wenn ihr denkt, so solche Kanäle wie Made My Day oder sowas ein bisschen... Die da, wo dann jemand sehr unmotiviert irgendwas vorliest und sagt, so, 1942 Leute, ist Meghan Markle geboren worden. Es geht noch besser. Braut Meghan Markle, Kleiderwechsel für den Abendempfang. Was für eine hübsche Herzogin. Vor wenigen Stunden gab Meghan Markle, 36, ihren Prinz Harry, 33, das Ja-Wort. Für die romantische Zeremonie wählte die Schauspielerin ein schlichtes. Okay, ich glaube, wir wissen. Ja. Wir haben es alle gesehen. Trends. Platz 21. 21 hat 50.000 Klicks zusammengesammelt. Ja. Ich meine, auch wenn ihr seht, der Dislike und Like. Ja, aber 106 Leute haben gedacht so, das ist ein gutes Video. Das fand ich jetzt voll interessiert. Die Stimme ist ja noch motivierter, die Google-Stimme, die da funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, Fokus-Nachrichten, ich bin mir sicher, dass Fokus, wenn die das sehen, dass wir in Grund und Boden klagen könnten, weil es kann unmöglich von Fokus sein. Also das, was die da machen, ist natürlich eine Stufe höher als dumm, aber es gibt tatsächlich solche Tools schon seit langer Zeit. Unter anderem gibt es eins, das heißt Watch It. Das benutzen viele News-Plattformen. Ich bin auch der Meinung, dass Promiflash wahrscheinlich sowas Ähnliches hat. Und zwar scannen die RSS-Feeds. Also du gibst halt einfach rein, zum Beispiel, hey, scan mal den von der Zeit, von Süddeutsche Zeitung, von Focus, von Welt, was weiß ich, ne? Okay. Und dann sammelt er die alle zusammen und wenn er merkt, so jetzt gerade ist eine Überschrift, die ähnliche Tags hat, die bei allen vorkommen oder DPA oder Reuters oder sowas, dann zieht er die zusammen und baut aus allen Text einen Text, der Sinn macht mit Machine Learning und dann hat er so Keywords wie Angela Merkel, Barack Obama, G8 oder was weiß ich, ne? Und dann geht er auf Getty Images, also so eine Stock-Image-Website, zu denen die eine Lizenz haben und zieht da die Fotos und Videos raus, die es zu diesen Personen gibt, schneidet die, basierend auf dem Timing, der Länge, von dem die Wörter ungefähr dauern, sie auszusprechen, zusammen und legt so ein bisschen Text drüber und macht so ein paar Sachen für die, was du Facebook hast. Und dann kriegst du als Redakteur den nur den Text angezeigt. Und musst ihn nur noch einsprechen. Musst ihn nur noch einsprechen und du kannst dann gucken, klickst auf das Wort Angela Merkel und dann poppt halt auf, welche Bilder du kannst dann sagen, okay, ich möchte lieber das Bild und dann klickst du auf G8, das passt aktuell lieber das und dann schneidet ihr ein fertiges Video mit deinem Voiceover und du hast dann 5 Minuten ein Newsvideo. Krass. Also das ist ja im Grunde dann die nächste Stufe, wenn dann halt wenn dann wirklich nur noch die Google-Stimme drüber spricht und genau diese. Weißt du, wie schnell Herr Newstime sein könnte? Das war übrigens sehr interessant zu sehen, dass er jetzt auf die letzten Sachen hat er ganz langsam reagiert. Ja. Das ist ein bisschen eingeschlafen, der junge Herr. Aber ja, das ist das, was man unter anderem findet. Und ich habe tatsächlich keine anderen Sachen zur Royal Wedding in den Trends gesehen. Nee. Ich glaube, es gab so Teile des Livestreams. War dein Übermedien-Video in den Trends? Nee, oder? Natürlich nicht. Das ist ja auch guter Content. Das hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir wieder ins Publikum gehen. Du gehst nochmal ins Publikum. Dann müssen wir hier Royal Wedding-Stimmen hören. Royal Wedding-Stimmen, was sollen die Leute denn da sagen? Aber wir haben hier jemanden, der sich meldet vielleicht. Eine Meldung? Ah, da. Royal Wedding-Stimmen. Ich weiß gar nicht, wer das guckt. Schönes T-Shirt. Ah ja, danke schön. Ja, also was ich als erstes von der Royal Wedding mitbekommen habe, war auf Facebook in meinem Feed von Promi News. So eine Anmeldung. Die mit von Y? Ja, nee, das ist das Richtige. Ach, dieses, das Richtige. Promiflash. Promiflash, ja, genau, Promiflash, ja. Genau. Die 22 News zu einem, die haben bestimmt wieder ganz viele Videos dann zu einem Thema hochgeladen. Ich frage mich eh, warum ich das angezeigt bekomme. Naja, auf jeden Fall war da so ein Bild. So, weil du draufklickst. Nee, ich klicke überhaupt nicht drauf. Im Feed wird mir so scheiße angezeigt. Auf jeden Fall wird da so ein Bild. Ja, das halbe Internet macht sich darüber lustig. Und das war halt nicht die Braut, das war halt, glaube ich, auch eine von den Königsleuten, was auch immer. Die hatte so ein Kleid an, das war so türkis. Mit so einem Kirschblütenmuster. Und dann stand da. Ja, und weil das sah aus wie die eine Arizona-Flasche. Diese ganz bekannte Arizona. Und die haben gesagt, darüber macht sich das halbe Internet lustig. Ich dachte mir schon so, warum macht man sich darüber lustig? Hat man nicht andere Sorgen? Und zum Beispiel die Hüte. Hast du die Hüte gesehen, die anderen? Ja, ist ganz schlimm. Lächerlich. Aber ich finde das so furchtbar, dass es sowas noch gibt. Das ist halt, also ich habe halt auch das Gefühl, das sind Monarchien, halt, meinst du? Nee, ich meine. So eine rassistischen Kommentare, weil ich mir so denke, das ist doch scheißegal. Das ist so scheißegal, wer ihre Mutter war. Und ich meine, man sieht ja nicht mal ihre Hautfarbe an, aber selbst dann wäre es scheißegal. Oh, ich reg mich gerade ein bisschen nochmal auf. Um mich selber um Kopf und Kragen zu reden, damit ich da. Dreh dich nochmal um, da hier sind noch ein paar. Ich hab Suits geguckt. Und ich glaube, erst in der zweiten Staffel sieht man den Vater von der Schauspielerin, quasi Meghan. Meghan Markle. Und die Rachel in Suits spielt. Und erst in der zweiten Staffel siehst du ihren Vater. Und ihr Vater ist halt schwarz. Und ich dachte so, what the fuck, die ist schwarz? Also, es wäre mir nicht aufgefallen. Ist einfach, also warum? Ist ja auch völlig egal. Ist einfach ein toller Charakter in der Serie. So, dann drüben haben wir noch Leute. Du musst ein bisschen schneller laufen. ist jetzt sogar was relativ Ernstes. Ich glaube, die hatten im ZDF einfach riesig Schiss, dass sie nie wieder was zu melden haben. Weil, ganz ernsthaft, ich fand das eine super, also ich habe es nicht komplett geschaut, aber eine super schöne, normale Hochzeit. Da war nichts royal, das war einfach nur schön. Der Gottesdienst war richtig schön, der Pfarrer hat eine geile Predigt gehalten. Da war nichts Royal-mäßiges. Hört. Was, ja, ganz im Ernst. Und die haben halt gemerkt, wir können da nichts reinbringen und denken, ja, wir haben gehört, dass so und so, da gab es nichts zu melden. Die konnten nur Scheiße reden. Okay. Und die werden auch, also meiner Meinung nach, auch nie wieder irgendwie so eine tolle Hochzeit haben. Das ist halt so immer das Ding, wenn du merkst, so, Moment, was sage ich jetzt eigentlich? Und dann bei Leuten, wo hier sowieso nur Dinge vor sich hin blubbern hier oben, ja, dann sagen die so, damit dann mal Sauerstoff entlassen wird, alle 15 ja, Minuten, sagen die so, die Schwarz, geile Frau, ne, das ist offensichtlich so wie Rülpsen, aber aus dem Kopf heraus. Ich habe im Tagesspiegel, glaube ich, auch gelesen, dass jetzt so langsam diese Ära überhaupt der Royals untergeht, weil da kommt jetzt keiner mehr nach, der heiraten kann und die Nächsten, die vielleicht spannend wären, die sind jetzt halt gerade Kinder. Also da kommt jetzt halt erstmal lange nichts mehr und deswegen, ja. Geschliffen scharf. Also zunächst kommt, glaube ich, erstmal eine Beerdigung. Ja. Ich verstehe mal gar nicht, was du sagst. Was hat er gesagt? Ah, natürlich. Moin. Das ist der Humor von Robin Blase. Ich vermute ja, dass beim ZDF einfach niemand gemerkt hat, dass es rassistisch ist, weil keiner der Moderatoren Nigger gesagt hat oder irgendwas. Es war halt nur schwarz. Du musst und, dann genau, solange du und nicht Nigger sagst. Schwarz kann ja nicht rassistisch sein, ja, weil, ja, ich bin nicht schuld für deine schmutzigen Gedanken. Das vermute ich immer, dann ist dann so die Argumentation. Wahrscheinlich ist es das, ja. Ja, gab es auch neulich im MDR diese Diskussion, also die dann abgesagt wurde, ob man heutzutage denn noch Neger sagen darf. Also es, ne, so, solche Sachen gibt es ist auch MDR. Also ne? Diskussionen gibt es nicht nur im MDR. Also, ne, das war ein Zitat gerade. Ne? Da haben die rausgetweetet und die, ich glaube, die Gesprächsteilnehmer waren 4 Weiße, 2 von der AfD oder so. Ne? Also ja. Klar. Und weil ich noch sagen wollte, weil ihr Herrn Newstime erwähnt hattet, ich wollte ja unbedingt noch mal durch YouTube gucken, bevor ich herkomme, habe es aber leider nicht mehr ganz geschafft. Und scheinbar hat der Newstime jetzt ein einstündiges Interview mit dem Drachenlord geführt. Ach. Aber das ist gar nicht das Interessante, weil heute kam so ein Ereignis, überschlagen sich Video. Das haben wir vor heute Morgen noch geguckt, weil wir überlegt haben, ob wir es reinnehmen. Dieses 4-minütige Video, das er von der ARD kommt. Er wurde scheinbar von der ARD kontaktiert, dass ein Teil des Interviews, das er mit dem Drachenlord geführt wurde, in dem es um eine Reportage über den Drachenlord ging, die sollte aus der Newstimes Video entfernt werden. Wahrscheinlich von Y-Kollektiv, die haben so eine Reportage gemacht. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht mehr folgen, aber... Ja, von Y-Kollektiv, die haben so eine Reportage gemacht. Es gibt eine neue, jetzt habe ich auch bekommen. Wir haben eine zu lange Live-Show geplant, wir sind überhaupt nicht mehr up-to-date. Ich muss auch sagen, es kam, glaube ich, 2 Stunden vor der Live-Show, also das wäre schon sportlich gewesen, das mit reinzunehmen. Aber gut. Ja, vielen Dank. Gut, Robin, dann würde ich sagen, ich glaube, als Nächstes haben wir jetzt... 2 Gäste. War 2? Ich muss ja direkt für Begrüßung am Hintern rumspielen. Ihr könnt euch aussuchen. Also wir beide sitzen in der Mitte. Ich kann euch gerne nach hinten. So, hallo, schön. Freut mich hier. Hallo, hallo. Also, hallo. Ja, guten Tag. Genau, du kannst dich dann hier hinsetzen. Das ist mein Platz. Geh direkt. Ja, aber ihr habt die guten Stühle. Also wir hallo, begrüßen. Schön, euch zu sehen. Mann, wie geil das ist. Das letzte Mal war ich hier bei einem Death Metal Konzert. Bei einem Death Metal Konzert. Ja. Ich war mal hier mal bei. Pass auf, schöne Geschichte. Matt Wayne war ich hier. Da wurde dem Typen, ich hatte wie immer, wie ich das mache, ein weißes Hemd an. Ja. Stand in der 4. Reihe oder so. Dem Typen vor mir wurde, der hat immer so gemacht und hat dem Typen hinter, der direkt vor mir stand, die Nase gebrochen. Er dreht sich um, ein Schwall aus Blut. Über mich. Was war mein Erlebnis bei Matt Wayne in diesem Gebäude? Bei mir hat es den Zeh zerrissen, ja. Achso, ja, stimmt. Hallo Ines, schön dich zu sehen. Wir haben tatsächlich lange überlegt, welches Foto wir von dir nehmen. Und das ist das am wenigsten Anstößige gewesen. Ja, aber ich finde es richtig schön. Das dachte ich mir. Richtig schön. Ihr hättet aber einfach was aus eurem wirklich, und da muss ich nochmal gratulieren, atemberaubenden Trailer für diese Veranstaltung nehmen können. Ja. Ja. Ja, aber also... Schön, dass ihr da mal bei mir auf der Arbeit vorbeigeschaut habt. Ich bin bei dir auf Arbeit vorbeigekommen. Henno Blatt ist ja tatsächlich in deiner Freizeit. Operierst du? Ich Geburtshelfer, ja. Genau. Und du bin des Kindes den ganzen Tag. Ist dein Mikro aus, David? Ich glaube, was hab ich gemacht? David hat super Witze über deine, mich gemacht. Du hast deine Mikrokräfte an Ines übertragen. Nein, ich habe an dem Tag bei ich bin ihr einfach aus auf der Arbeit ja, vorbeigeschaut. Jetzt rastet doch nicht aus, ich bin einfach nur auf ausgekommen. Das ist, weil ihr Budget gespart habt. Solange, sobald hier eine Person mehr drauf ist, dann ist die Nummer durch. Ihr nehmt es auf, ne? Ja, wir nehmen es auf. Da muss ich aufpassen, was ich sage. Ja, haben wir weil, auch schon. Weil ich habe, also wenn ich mal kurz anfange, habe ich Raum so, um selber ein bisschen zu lästern? Oder ihr habt bestimmt euch was Leg überlegt los, für uns. Nee, wir haben es. Machen, was du willst. Pass auf. Ich habe dann überlegt, raus, die 300 Leute, ihr habt es mehrmals gesagt, so, ihr nehmt auf. Und dann dachte ich, oh, kann ich das erzählen? Ach, scheiß drauf. Wie war das mit den Ape Crimes? Die wollten nicht kommen, weil du da warst. Bei was? Oh, weiß ich nicht mehr, das ist Jahre her. Keine okay, Ahnung. Pass auf. Ich bin zweimal wo nicht wohin gegangen, wo die waren. Nee, so. Ja, das geht. Das eine Mal war auf einer Gamescom, da waren wir mal auf der Blizzard. Blizzard hat ja immer eine richtig fette Bühne. Stimmt, und da hast du mir, das, ich weiß das sogar noch. Ja. Da sollten wir mit dem Spandau Inferno, ich weiß nicht, ob ihr, das ist so ein LOL-Team von uns, okay, kennt ein paar, sollten wir dort... Die Hälfte der Tickets gehört dir hier, also von daher... Wir sollten da mit dem Spandau Inferno gegen Team Pizmeet antreten. Ja. In... Nee, das war Heroes, genau. Ja. So, und ich so, klingt nach einer geilen Sache. Machen wir die Pizza ein bisschen weg. Und dann war die nächste E-Mail. Ja, hier nochmal alle Infos für Team Pizmeet gegen Ape Crime. Und dann ich so, was? Und dann waren das die drei von Ape Crime mit Kevin und mir. Und ich so, was? Und dann habe ich gesagt, liebes Blizzard, tut mir ja leid, aber dann bin ich raus. Ja. So, und das zweite Mal war gar nicht lang her. Ich weiß nicht, habt ihr mitbekommen, Axe, da sind die wohl Brand Ambassador gewesen. Die Deo-Marke? Genau. Ja. Da haben die Instagram-Stories gemacht und ich glaube sogar Werbeclips im Fernsehen, ähnlich wie es Julian Bellmer mit Fanta auch macht und so weiter. Habe ich ehrlich gar nicht mitbekommen. Ich habe von denen die Jahre... Ist auch besser. Und Axe kam dann auf uns zu und wollte das gern mit mir fortführen. Und da habe ich gesagt, naja, wenn die Lappen Vorreiter sind von dem, was ich machen soll, mache ich das nicht. Das waren so die beiden Male, wo ich dann... Weil ihr... Weil ihr hattet, das sind so Dinge, die kriegt man halt draußen nie dann mit, aber das ist dann auch so ein bisschen, weil ihr hattet ja gesagt, so auch beim Videodays ist es so, irgendwann kam da Katja Krasovic, dann wollte hier Udo Jürgens nicht mehr kommen oder so und so entwickelt Udo sich das. Hat da der, immer, hat, der hatte keinen Bock. Ich finde aber immer, das ist eine wichtige Sache, weil das auch so ein Signal ist an eben diese ganzen Marketing-Leute und so weiter, das ist halt nicht alles immer ja, geht. Du bist ja sowieso jemand, der da sehr integer ist, wohingegen Ines, glaube ich, mit jedem auf die Bühne gehen würde. Ja, mir ist das egal. Ganz ehrlich, wenn die Kohle stimmt, außer heute Abend, dann sitze ich aber voll 0 Euro hier. Hast du mal irgendwo abgelehnt wegen irgendjemandem? Nee, wa? Ich, doch, ich lehne alles ab, was Tierversuche macht. Ach, stimmt. Ich bin ja so eine Ökofotze, genau. Ja. Das finde ich viel besser. Ja. Das haben wir tatsächlich vorhin auf der Fahrt hierher besprochen, weil eine der meistgestellten Fragen war immer in der Vergangenheit, dass Leute gesagt haben, ne, wie kannst du nur mit Ines Agnoli befreundet sein, wenn die so Nackedei-Content macht, so weil ich, ne, ich spreche mich ja mal für guten Content aus und dann... Hallo, ich, hast du... Das ist guter Content. Und dann haben wir aber selber gesagt, so naja, aber du nutzt die Zielgruppe ja auch schon dafür, dass du sagst, so Veganismus ist wichtig, auf Tiere zu achten ist wichtig, auf die Kosmetik zu achten ist wichtig, ja. Also dass ihr auch ohne Tierversuche geschieht und auf guten Sex. Ist wichtig. Du hast ja auch einen Podcast. Ja, besser als Sex, deswegen sitzen auch die meisten Leute hier, oder? Ja, natürlich, die meisten Leute. Ja. Ja. Also wirklich, man glaubt es nicht, aber dieser Podcast ist ein bisschen größer sogar noch als Lästerschwestern. Ja. Das ist minimal. Der Podcast besser als Sex ist so groß wie David Heinz' Penis, ja? Also relativ klein. Ihr macht den aber jetzt. Peniswitze. Wir kommen zum Thema Penis. Wir kommen zum Thema, also Ines, wir haben etwas für dich vorbereitet. Ja. Penisse. Wir haben wirklich was gefunden, wo wir dachten, so, weil wir wollten erst irgendwas machen, wo deine das passt du als wie der Sex-Influencerin. Ja, wo deine Kompetenz wirklich uns beiden auch weiterhelfen kann in der Interpretation das von dem, was wir jetzt gleich sehen. Okay. Wir sind nämlich auf etwas gestoßen. Wir haben eine wichtige Frage. Kennst du Tanzverbot? Gerade bei dir hätte ich tatsächlich gedacht, dass du ihn kennst. Irgendwie. Aber ist das wieder so eine YouTube-Geschichte? Weil ich bin nicht mehr so auf YouTube, wie man vielleicht. Nee, aber darum geht es jetzt, glaube ich, doch mal gar eins weiter, David. Ja. Das ist aber so ein Typ. Ich mach mal, ich unterstütze das Bild. So. Das Tanzverbot. Das ist doch Bibis Beauty Palace, oder? Ja, fast ungeschminkt, aber ja. Tatsächlich, er ist schon ein, der ist schon ein Exemplar, kann man sagen. Ne? So ein Thema, der könnte bei euch auch Einzelfolgen-Thema sein. Und der hat sich gedacht, YouTube ist ihm zu langweilig. Ja. Er macht jetzt eine eigene Plattform und zwar, er hat einen Pornhub-Kanal gestartet, von dem wir ohne Scheiß neulich, den haben wir auf einer Party erfahren. Du wusstest davon, habe ich gehört? Ja, ich weiß gar nicht, ob es von euch war oder von wem anders, aber es ist halt so ein Geheimtipp irgendwie. Ja. Das können wir uns sagen, es ist wirklich ein Geheimtipp. Vor allem die Einer, der sich lohnt. Genau. Aber mal wissen, was der normalerweise macht? Der macht im Grunde, was er macht, ist. Also der macht einfach gar nichts. So. Der Typ fing an, der wurde groß vor 2 Jahren, indem er sich Leute rausgesucht hat, die groß waren auf YouTube, und dann hat er Ansage an. Und dann halt diesen Typen und hat du willst ja nur Geld, hat dabei geröchelt wie so ein Schwein. Wirklich so, hat manchmal so Sachen, so, dann hat sich selbst verschluckt dabei, wie sehr er dann sich aufgeregt aber hat. Aber er ist dafür immer irgendwo extra hingefahren. Ist in den Wald gegangen, oder? Hat dann im Wald so, ich raste aus. Jetzt und bist du dran. Genau. Und die Leute haben ihn klingt dann, witzig. Aber er wirkt eher wie so ein klassisches Ex-Mobbing-Opfer von der Schule dabei. Der wirkte also für mich er ist immer jetzt wie nicht so der, der eine krasse Ansage macht. Er macht das einfach. Aber irgendwie denkst du, irgendwie ist er dafür nicht gemacht. Ich dachte wirklich, der ist von Jan Böhmermann irgendwie so ein Typ, der den so eingeschleust hat in YouTube vor 2 Jahren. Das ist ein langer Gag, den er seit 2 Jahren vorbereitet. Ja. Weil der Typ, das werdet ihr gleich sehen, er fing dann halt an, so, dass er sich so unbeliebt. Und jetzt macht er diesen Kanal auf Pornhub und sagt Sachen. Wir zeigen euch mal das Vorstellungsvideo von ihm, das er da hat. Man muss aber mittlerweile auch... Wir haben alles, Achtung, es könnte ein bisschen obszön werden, wir haben aber versucht, alles rauszupiepen und wir haben auch geblurrt. Man muss alles, vielleicht das heißt, das ist jetzt jugendfrei. So, falls ihr haltet den Minderjährigen die Ohren und Augen zu, es geht los. Oh. Das ist nicht rein editiert. Doppelpümmel an die Leute da draußen. Ich mach noch von vorne. Yo. Doppelpümmel an die Leute da draußen. Schön, dass ihr geilen Stuten es hier auf mein Pornhub-Profil geschafft habt. Ich habe so eine Plattform gesucht, wo man einfach schön sein Hobby ausleben kann. Und mein Hobby ist es einfach nur so richtig schön, die Viber in ihr zu richtig fingern und something like this. Alter, hier werden richtig Alter, 200 Euro auf den Tisch. Und dann werden die so krass in den dass sie schreien, dass man das hört bis in die Mongolei. Macht euch einen Account auf Pornhub und abonniert mich, damit mich irgendwelche Paare anschreiben, die denken, ey, der ist Fame, wenn ich jetzt meine Frau mit ihm lasse, Alter, dann kriegen wir Abonnenten. So wisst ihr, wie es läuft, Alter, gönnt mir einfach mal. Er ist so ein bisschen wie Vollasi Toni geworden. Ja. Und er sagt halt, er will, jetzt eigentlich er legt gut. Jetzt 200 Euro auf den Tisch und dann werden die bis in die Mongolei, den Rest spare ich mir. Und hat halt gesagt, wenn die Leute ihn abonnieren auf Pornhub, dann denken diese ganzen Pärchen, die halt vor der Kamera Sex haben, der ist berühmt, da schicke ich meine Frau hin, damit er die mit ihm vor der Kamera rummacht und dann wird er, dann kriegt die seinen Fame ab. Das ist sein Konzept. Das ist einfach ein modernes Tinder. Das ist modern. Man muss ja. Wir können ja mal handeln. Würdest du nach rechts swipen da? Also ich fand schon ein bisschen geil dieser Text da oben. Bald werden geile Nutten gefickt. Hallo, wir haben extra alles zensiert. Also da nicht den Text wer fühlt sich davon denn das nicht angesprochen und angemacht? Also schön. Und das Ding ist, wir haben halt gedacht, so, das wird jetzt, ne, er hat halt auch so Ansagen gemacht. Das hier ist früher ist er dafür noch rausgegangen. Bei Chatubate, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Seite. Nie gehört. Ich weiß auch nicht hundertprozentig, ich glaube, es läuft so, dass zwei Bilder nebeneinander sind. Du kannst live mit jemandem chatten. Nein, das ist. Du hast. Nein. Ich hab, nee, jetzt mal mehr, ist es ich so? Keine Ahnung. Nein, das ist, was du meinst, ist. Chatroulette. Chatroulette, genau. Chatroulette, genau. Was ist denn Chatubate dann? Das Gleiche, nur das heißt dann genauso das, was man dann macht, glaube ich. Ja, okay. Also genau. Und er hat sich beschwert, weil er hatte einen Kanal gestartet und wollte sich gerade vor der Kamera einen runterholen und dann wurde ihm sein Account gesperrt. Ja. Und das ist Ansage an Chatubate, ist das Ergebnis davon. Alter. Jetzt haben wir uns aber gedacht, das kann also, um von der Pornoseite gebannt zu werden. Ja. Vor allem, er macht ja dann auch, Also er wurde ja schon häufiger zum Beispiel auf Twitch TV gebannt und macht dann Ansagen gegen Mitarbeiter, also auch namentlich. Geil. Ja, ja. Weil er gebannt wurde. Das hat er, das ist so sein Ding. Aber jetzt mittlerweile macht er das fast gar nicht mehr. Also ich wollte es auch am Anfang sagen, aber du bist dann direkt hier in Pornhub reingegrätscht. Entschuldigung. Der Tanzverbot hat sich ja gerade so in den letzten anderthalb Jahren so in einer, also echt stark verändert. Ja, ja. Vorher war immer so oder negativ? Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, man kann sagen, früher war er true. Und mittlerweile ist er es halt, glaube ich, nicht mehr. Wir haben jetzt heute von so einem Kindergartenstreit mitbekommen, von dem auch Herr Newstime berichtet hat. Er streitet sich mit einem anderen Typen, der ähnlich so ist wie er. Axel, mit der Käppi der? Axel sonst was? Axel 95 oder so. Und der Tanzverbot, muss man wissen, macht eine Videoreihe namens Mein Einkauf vom... Und dann steht da das Datum und dann geht er einkaufen zu Lidl, kauft sich Buletten. Dann gibt es aber immer Ansagen an Lidl, weil irgendwas nicht geklappt hat. Weil die Verkäuferin wieder nicht richtig also eingescannt hat. Das ist tatsächlich echt ganz witzig dann manchmal. Nee, ist es nicht, Mann. Das ist einfach nicht. Aber wenn er sich beschwert, dass der Eistee, Pfanner Eistee, immer noch nicht sich gemeldet hat, dass sie ihn sponsern. Ach, und dann, ja, ja, ja. Und dann eine Ansage gegen, ich glaube, Pfanner Eistee. Du bist da total drin. Also, ja, so ein bisschen. Ja, also, wie gesagt, Früher war der true und ich finde, mittlerweile ist er auf diese Was-funktioniert-auf-YouTube-Schiene gekommen. Ja, weißt du, er hat was Neues gefunden. Er hat was gefunden, ja, dann auch Musikvideo. Jetzt, was funktioniert auf YouTube, das man auf Pornhub auch machen könnte. Reviews zum Beispiel. Funktionieren super. Stell dir mal vor, Unge und so, die belegen einfach diesen YouTube-Space schon so sehr, da muss man einfach auf eine andere Plattform gehen. Vidme. Und dieses Konzept kopieren. Ja, oder halt auf Pornhub. Und wir haben das erste Review von Tanzverbot natürlich auch. Es geht los. Ich finde das so gut im Publikum. So. Nein. Ja, Mann. Manche Leute nein. sind genau für diesen Moment die Seite hier. Sagt, die sagt, ja, Mann. Yo. Nee. Doppel. Ja. Okay. Das müsst ihr aufsaugen. Viele Leute haben mir ja empfohlen, dass ich hier auf das Friends Come Inside My Wife Video reagieren soll. Es macht einen relativ guten Eindruck. Man hört aufgrund der Hintergrundgeräusche, hört man auf jeden Fall schon mal klar und deutlich, dass es etwas spontaner ist, eventuell auch unter Freunden. Ja. Interessant. Also wenn man die jetzt aus der Position, ich weiß nicht, wie die Position heißt, dass die Titten so wupp, wupp, wupp, wenn man also so richtig doll reinhämmert, dann kann ich mir vorstellen, dass ihre linke und rechte Brust so richtig schön an ihren Hals klatschen. Ja, jetzt, ja, guck, ich hab's doch gesagt, die Brüste reagieren genauso, wie ich es mir gedacht habe. Es gibt viele Frauen tatsächlich, die alleine durchs Reinstecken nicht kommen können. Das müsst ihr hören. Ja, spul nochmal zurück. Es gibt tatsächlich echte Tipps auch, das ist was für dich auch wichtig. Also deswegen haben wir dich heute hier eingeladen, Ines, weil ich glaube... Der Podcast besser als Sex kann einpacken. Ja, warte. Jetzt gibt es echt Es gibt viele Frauen tatsächlich, die alleine durchs Reinstecken nicht kommen können, sondern dafür noch selbst stimulieren müssen am Kitzler und deswegen ist das nichts Ungewöhnliches. Also bildet euch nicht darauf ein, dass ihr jetzt schlecht seid oder sowas. Aufklärung. Ihr zu kleinen habt. Das ist wirklich so. Los, macht doch nicht so laute Geräusche. Das ist ja schlimm. Alter Schwede. Der geht ja bis zum Bauchnabel. Was passiert denn jetzt? Ah, jetzt kommt der andere. Ah, geil, Alter. Jetzt geht's ab. Aber der scheint eine gute Technik zu haben. Das sieht man hier. Ich habe auch schon einige Erfahrungen gesammelt. Und der das ist nicht einfach nur stumpfes Puff, Puff, Puff, sondern das ist richtig so wellenförmig. So, damit, das ist halt die sogenannte Technik. Und der macht richtig, oh, da gibt sich richtig Gas. Ja. Das die war, sogenannte Technik. Boah, Alter. Das Ding geht. Ist so ein bisschen schlecht geworden. Das Ding geht 8 Minuten und wir haben jetzt halt, wir sind jetzt sehr, sehr nah rangezoomt, weil daneben läuft wirklich das Video. Ja, ja. Er ist klein unten zu sehen. Das ist ein Reaction-Video. Er macht den Unge auf Pornhub. Er macht den Unge auf Pornhub und sitzt dann wirklich da. So, der Kopf geht auch so zur Seite. Also, ich weiß nicht, ob ihr. Er ist investiert. Er ist investiert und sagt dann Dinge, die will ich gar nicht wiederholen, aber er ist ein Fan von bestimmten Körperregionen und sagt so: Na, die sehe ich jetzt gerade nicht, wo ist die denn? Und also es ist wirklich, er kriecht fast in den Bildschirm rein. Wirkt fast so, als ob er jetzt langsam ein Alleinerkennungsmerkmal sich herausgearbeitet hat. Normalerweise müsste man auch meinen, sowas guckt keiner oder hört keiner, aber man sieht auch Ey, ich würde das sofort machen. Ich finde das ja, das ist voll die Marktlücke. Du kannst dir tatsächlich... Ja. Also, du kannst dir auf Pornhub, kann sich jeder einen verifizierten Account, das wusste ich nicht. Also ich muss auch sagen, der ist verified auf Pornhub. Ich bin nicht mal verified der auf Twitter. Der hat einen Haken. Ich habe auch auf nirgendwo einen Haken, außer ne, beim Boxen vielleicht mal früher bekommen. Ja, gut, der war schlecht. Da merke ich, während ich sage, dass es lieber sein lässt. Schneiden wir raus. Aber ist das dann was für dich vielleicht? Also jetzt in Zukunft einfach auf Pornhub. Verified. Der verdient Geld damit. Mit der Werbung, die auf Pornhub läuft, verdient der Geld. Ich finde das mega witzig. Also ich weiß jetzt nicht, ob der Typ halt irgendwie Prozente hat und ob das irgendwie korrekt ist, sich über den lustig zu machen und das abzufeiern. Ja. Aber weiß ich nicht. Also er scheint ja ein passionierter Ficker zu sein. Ob er jetzt... Das mit diesen also Wellen beim, und beim, so, das beim, fand ich beim schon Video haben gut, wir mehrfach gedacht so, also der hat schon mal gebumst auf jeden Fall. Ja. Weil die Dinge, die er so sagte, klangen so, entweder er hat alle Dr. Sommer-Ausgaben dieses Planeten zusammengetragen und vorher studiert, ja, oder er hat tatsächlich schon mal auch ne? Ja. Oder er hat alle Pornos dieser Welt verinnerlicht. Oder das, ein Riesensammelsorium. Ja. Wir haben uns gedacht, wer guckt sowas? Ja. Und das ist ja das Krasse bei Pornhub. Es gibt tatsächlich, es gibt eine Kommentarspalte darunter. Funktioniert auf Pornhub Adblocker? Ja, klar. Jemand aus dem Publikum sagt ja. Ja, ja. Weil ihr könnt euch nachher auch kurz schließen, wenn ihr möchtet. Weil das wäre ja dann auch langsam ein Grund, dahin zu wechseln. Eine Freundin von mir, die Nosferatu-TV-Jungs, die haben jetzt Videos, die gesperrt wurden oder demonetarisiert wurden auf YouTube, haben sie auf Pornhub hochgeladen. Ja, da gibt es ja immer mal wieder Leute, die da einen Jux draus machen. Ja, ja. Open Mind neulich, als er gesperrt wurde, hat er auch gesagt, du lade ich das halt eben bei Pornhub hoch. Und ist halt letztendlich... Wir haben gesehen, es gibt Open Mind, ist auch Abonnent von Tanzverbot auf Pornhub. Ja, und da meldet sich eine... Was macht der denn da für Videos? Und der hat da seine ganzen Drogentrip-Videos bei Pornhub hochgeladen. Alle, die bei YouTube gesperrt wurden, sind jetzt da. Genau, wo er sich halt eine Pilze reinpfeift und so ein Kram. Unter was für eine Kategorie fallen denn diese Videos bei Pornhub, damit man die auch das findet? Das steht drunter in den Text. Ich glaube... Wir gucken mal, also, wir haben nämlich... Der nächste, der jetzt kommt, das steht, glaube ich, Certified. Das ist sein Kommentar. Safe for Work. Und das sind da gibt es halt tatsächlich Leute, die dann sagen, ey Brudi, alles Gute, so Leute wie Squidward Pussy schreibt Glückwunsch, unser Favorit. Ja, das kann man hier schlecht lesen, aber... Pregnant Maker mit auch einem verifizierten Haken. Ja, der ist verifiziert, der ist Content Creator auf Pornhub, da haben wir uns gedacht, jemand, der Pregnant Maker heißt. Pregnant Maker heißt. Das ist bestimmt voll der geile Kanal, das gucken wir uns jetzt auch mal an. Ja, Pregnant Maker haben wir draufgeklickt und haben uns gedacht, den gucken wir uns an. Das ist der Content. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Food Diary. Ihr dürft nicht lachen, man versteht ihn noch nicht. Also nochmal. Hallo Leute, herzlich willkommen bei Food Diary. Ja, heute ist der 25. April und heute esse ich Börek Fide mit Spinat, Weichkäse und Ei drin. Also das ist die Füllung von dem Börek Fide. Und dazu trinke ich dann Gasos. Also ja. Ja. Ja. Wie viel Klicks hat denn so ein Video? 52. 52 nur. Okay. Aber verified. Aber was sind die Tags? Hast du gefragt, was die Tags sind? Ich will nur mal gucken, Tanzverbots-Video ist nicht da, aber die Tags sind zum Beispiel Fetisch im Freien, Realität, Rollenspiel, Solomann, Deutsch, verifizierte Amateure, SFW und HD. Also ja, schreib mit, damit du weißt, so, muss nur Solomann gern Solo-Frau. Ja. Alter, aber da tun sich Abgründe auf. Ey, und sein ganzer Kanal ist, wie er Dinge isst. Ja. Aber da ist er immer jugendfrei, ne? Er isst nur jugendfreie Dinge. Aber Pregnant Maker steht da, macht und sagt dann, ich esse einen Börek. Gibt es nicht bei Pornhub Leute, die gucken, was für Content läuft auf unserer Plattform und sortieren wir den gegebenenfalls aus, weil der nicht hierher gehört? Das fände ich geil. Weißt du, so die Leute, die bei YouTube irgendwann dort sind. Nee, das ist kein Porno. Raus. Ja. Genau, also Leute, die irgendwann bei YouTube sozusagen den ganzen Tag nur Scheiße angucken mussten. Irgendwie nur krasse Snuff-Filme und ISIS-Terrorismus-Videos. Die gehen dann irgendwann zu Pornhub und sagen so, ja, Porno, ja, Porno. Oh, das geht gar nicht. Da ist jemand Börek. Ja, weil Pornhub ist ja eigentlich eine Plattform, die ein erklärtes... eine Kategorie hat, ja. Auf YouTube ist ja alles sehr breit gefächert. Klar, da gibt es dann auch Richtlinien. Aber bei Pornhub wundere ich mich, dass es da sowas gibt. Ich habe es auch nicht mitbekommen. Also da scheint es wirklich eine, also nochmal so eine Subszene zu geben von Leuten, die dann denken. Abgrund. Also der Typ, haben wir gesehen, macht auch auf YouTube Videos, aber es ist wohl sein... Nicht so erfolgreich wie auf Pornhub. Jetzt, ich versuche mich jetzt gerade in das Mindset von jemandem reinzusetzen, der tatsächlich Pornos gucken will und dann das anklickt und sagt, verdammte Scheiße. Voll die Text, ne? Also boah, nee, nicht so aus dem... Oh, Börek, schnell das Taschentuch. Ja, aber stelle man sich vor, jemand will deutschen Fetisch im Freien sehen und kommt dann auf so einen Typen mit einer... Ne, aber der dann ein Börek ist, da ist ja aktuell. Fetisch, oder? ist das Keyword hier? Ich wollte gerade sagen. Ihr habt doch mal eine Fetischfolge gemacht, so. Es gibt doch irgendwie alles mittlerweile, nee, oder? Nee, aber ja, ich habe auf YouTube gesehen, damit ich auch mal irgendwie was auf YouTube gesehen habe, dass es doch hier diese Mumbag-Challenges gibt oder so, was? Wo sich so kleine asiatische Mädchen irgendwie so richtig vollfressen. Mumbag? Ja. Kennen alle wieder außer wir. Genau. Was? Mumbag. Mumbag. Hey, ja. Das ist einfach also, hier wird gerade vorhin gesagt, dass wer live vor der Kamera ist, das nennt sich Mumbag und das, ja, Mumbag. Genau. Das ist ein Fetisch. Das hatte ich nämlich jetzt auch überlegt, als nächstes zu machen, weil ich liebe ja Essen und dann dafür irgendwie Geld zu bekommen, während ich mir Essen reinschiebe. Vielleicht mit den Füßen, David. Vielleicht könnte da das muss man mal dazu Füße sagen. Und hier, wir haben Essen. Mal vor vielen Jahren ein Video gemacht, wo Ines sagte, ey, das ist eine total gute Idee, wenn ich dich mit meinen Füßen schminke. Danach hat sie jeden anderen Influencer Deutschlands gefragt, unter anderem dich. Mit mir wolltest du das auch mal machen? Genau, aber alle haben Nein gesagt. Ich war der Einzige, der dumm genug war. Und das hatte am Anfang so ein paar 10.000 Klicks. Nee, so um die 100.000. Um die 100.000, ja. Okay. Und dann irgendwann nach 2 Jahren gucken wir da nochmal drauf, 3 Millionen Klicks? Nee, ich glaube knapp 2, aber 2? Es ist schon krass gewachsen. Sie schreibt mir dann noch so, was ist denn da passiert? Und dann hat sich herausgestellt, wir haben in den Kommentaren gesehen, alle Englisch und alle so, nice feed, oh, this guy is so lucky. das ist in irgendeinem Fußfetischforum gelandet. Wo die Leute sich das Ding gepostet haben. Und ich habe heute erst einen Kommentar bekommen unter meiner Version des Videos, wo jemand schrieb, oh, you are so lucky, nice feed. und ich war neulich bei Studio 71 und die haben mir erzählt, dass sie überlegen, das ist ein Netzwerk hier in Berlin, die überlegen, einen Fußfetischkanal zu starten, weil das geht gerade durch die Decke. Naja, was Geld macht, ne? Ja. Was Geld macht. Ja. Irgendwie musst da du ja Studio 71 also, sofort Max. Dabei. Aber ich dachte, dieses Social Eating ist einfach Social Eating und kein Fetisch. Das dachtest du. Weil ich habe davon auch gehört und die Erklärung, die ich dafür bekommen habe, war, naja, im asiatischen Raum ist es so, dass viele Leute sich so ein Video aufmachen, wo jemand isst in der Mittagspause, zum Beispiel am Arbeitsplatz, damit sie nicht alleine essen. Ja, so ist das auch. Und dann gibt es auch die ganzen Fetisch-Westen, die dann sagen, geil. Also da finde ich das Wichsen auf solchen Videos finde ich angenehmer, als wenn jemand irgendwie so forever alone ist, dass er sich ein Video anguckt, wie jemand anderes isst, damit er selber auch essen kann. Wie gesagt, das war die Erklärung für mich. Social Eating nennt man das. Jetzt gibt es Mombak oder ich verstehe so. Aber auch diesen, wie heißt es, ASMR? Das finde ich super. Wo Leute einfach atmen oder Geräusche machen. Ja, ja. Und uns wurde ja immer wieder auch geschrieben, eine der meistgeschriebenen Kommentare ist, oh, zu eurem Podcast konnte ich super einschlafen. David, deine Stimme ist so toll, ich kann super einschlafen. Ich weiß nicht, einschlafen. Ob das ein Qualitätssiegel ist. Warum wollt ihr zu meinen Videos einschlafen? Aber offensichtlich ist das voll das Ding. Wir haben jetzt was. Geschenke. Ja, kann man fast so sagen. Da liegt nämlich ein Stapel. Ja. Den haben wir zusammengetragen. Wir haben nämlich neulich im Podcast, als wir darüber gesprochen hatten, nämlich mal angekündigt, dass wir uns Hefte holen wollen, die so ein bisschen sich mit diesen, ne, du hast es auf YouTube ja ganz viel, diese Clickbait-Scheiße, die dir sagt so, krasser Skandal, Katja Krase wird schwanger oder Bibi jetzt schwanger und das gibt es ja seit Jahren schon im Grunde. Wir haben hier die Erfinder des Clickbaits. Die Bunte bestimmt, oder? Und wir haben uns gedacht, Robin geht mal los und holt mal eine Zeitschrift. Ja. Und ich bin auf was gestoßen, Achtung. Ihr müsst jetzt hier mal zugucken, wir haben das auch noch mal auf dem Bildschirm für euch hier. Also was ich ja hier gekauft habe, ist die Freizeit Total, die Freizeit Monat, die neue Freizeit, die Freizeit Woche, Freizeit Heute, Super Freizeit, gute Freizeit, Freizeit Pur, Freizeit Exklusiv, Freizeit Direkt, Freizeit Vergnügen, Freizeit Illustrierte, Freizeit Blitz, schöne Freizeit, Freizeit Express, Freizeit Blatt, Freizeit Spaß, Freizeitrevue und als Bonus zweimal das Freizeitrevue-Rätselheft in 20 Ausgaben. Das ist ja atemberaubend. Das sind alles Hefte aus einer Woche. Ein paar habe ich davon schon ein paar Monate gekauft. Ich habe nicht alle bekommen. David ist jetzt nochmal losgegangen, hat nochmal 8 gekauft. Wir haben aber noch nicht alle bekommen. David, klick mal weiter. Wir haben geguckt online nochmal, wie viele gibt es denn wirklich davon? Und wir haben gesehen, das sind die, die wir nicht bekommen haben. Es gibt noch Freizeit im Blick, Freizeit Gold, prima Freizeit, Freizeit Momente. Mein Lieblingsding. Freizeit in meinem NRW. Ja, das hier. Und hier unten, was ihr hier seht. Das sind die, nochmal die anderen Rätselhefte, die es gibt. Es gibt nochmal 12 verschiedene Rätselausgaben der Freizeitrevue. Unter anderem die Winterrätselfreizeit, also, da die Sommerrätselfreizeit, die Herbsträtselfreizeit und die Frühlingsrätselfreizeit, natürlich. Natürlich. Ja. Das ist wirklich, das ist der Wahnsinn. So, und da denkt man, wir auf YouTube hätten Probleme. Ja, ja. Und das ist halt, gib mal ein paar rüber. Genau, was wir nämlich jetzt spielen wollen, ist Freizeit-Memory. Gucken wir, welche Inhalte in einer Zeitschrift vorkommen, die in der anderen Zeitschrift eine widersprüchliche Info haben. Das Spannende, was wir haben nämlich mal recherchiert, was wir gedacht haben, so, das kann ja unmöglich sein, dass von den 30 Heften, die wir hier haben, 30 Verlage zufällig auf die Idee gekommen sind, zu sagen, wir machen mal was mit Freizeit. Es sind, wir haben recherchiert, 3 Verlage, die diese 30 Hefte rausbringen, oder 40 Hefte sind das ungefähr. Und die widersprechen sich zum Teil in den eigenen Dingern. Also wir haben hier zum Beispiel in der Freizeit total... Also ich hab hier schon mal eins, dazu können wir mal das Passende finden. Harry und Meghan, Babyglück, nach der Hochzeit, sie und ihr süßes Geheimnis. Achtung. Nein, Moment. Warte. Die Freizeit total sagt, Schocknachricht, Krebsdrama, zerplatzt das Traum vom Babyglück. Verdammt. Der Traum, ja. Aber David, kann gar nicht sein. David, lies doch mal nach... Ja. Was für ein Krebsdrama gab es denn bei Meghan? Es gab folgendes Krebsdrama. Es ist ja meistens so in diesen Heften, das ist mir neulich schon mal aufgefallen, dass dann irgendeine Schlagzeile dann vorne steht, Schocknachricht, Alter. Und dann gehst du rein und dann sagen die Leute, so wie neulich bei Harper Kerkeling, wo es hieß, er ist todkrank, und dann steht drin, ist er wirklich todkrank? Nee, ist er nicht. Und hier steht, dass Meghan Markle, sie freuen sich alle auf das Kind und es wäre so schön gewesen, wenn es tatsächlich eins gegeben hätte, aber... Wie erst jetzt bekannt wurde, könnte Megans Gesundheit und die der Babys dabei auf dem Spiel stehen. Denn medizinisch betrachtet birgt die Entscheidung für ein Kind einige Risiken. Denn die Familie von Prinz Harry ist erblich vorbelastet. Das heißt also, wie wir alle irgendjemanden in der Familie haben, der möglicherweise Krebs hatte, ist es eine Schocknachricht. Krebs. Dass Meghan Markle auch jemanden in der Familie hat, das ist in der Freizeit total. Habt ihr irgendwas mit Meghan Markle? Nee, aber hier sind doch drei andere viel Glück. Hier haben sie noch Glück. In der anderen Zeitung sind sie schon krebskrank. Das hier fand ich auch sehr geil. So schnell kann es gehen, Leute. Schon gesehen. Hier hat sich Angela Merkel gerade getrennt und in einem anderen Magazin sind sie gerade frisch wieder. Aber es ist auch 90 Cent. Das ist auch okay, wenn du 100 Stück davon rausbringst. Eine Kugel Eis kostet doppelt so viel. Nee, Moment. Die kosten 1,60. Also das 79, ist hier Freizeit pur. Aber wenn man hier so reinschaut, das hier ist der redaktionelle Teil eines so eines Magazines und der Rest hier unten ist alles Rätsel. Das sind alles nur so Doku-Quizzes und irgendwelche anderen Sachen oder irgendwelche sonstigen Tipps und Werbung, ganz viel Werbung. Also sind hier genau 5 Seiten redaktionelle Inhalte. Ich habe hier Spinatauflauf mit Käse, vegetarisch und echt lecker. Das ist wie bei so Make My Day Videos, wo die ersten 20 Sekunden. Ich glaube, das ist einfach so für die Rentnerin zu Hause, so ein bisschen Kreuzworträtsel, ein bisschen Spinatauflauf, ein bisschen hier Helene Fischer. Ich geh mal runter, ich gebe mal ein bisschen was ins Publikum, auf damit ihr was. Hey, warte mal. Erstmal, Andrea Berg ist doch jetzt hier die peinliche Stiefschwiegermutter von Vanessa Mai, wie ich hier gerade lese. Oh, das ist aber peinlich. Vielleicht ist das auch der Krebs. Du liest da richtig drin, wa? Da ist das spannend? Ich versuche ein bisschen Parallelen. Ah, Andrea Berg, also ich habe viel gelernt jetzt über die Promis. Also wir hatten tatsächlich geguckt, ob wir in der Lage sind, Artikel zu finden, die sich doppeln. Weil wir dachten, wenn jetzt ein Verlag 10 Zeitschriften rausbringt, dann wird wahrscheinlich die eine Person den immer gleichen Artikel immer wieder umschreiben. Also ich habe jetzt hier 2 Sachen mit Andrea Berg. Da könnte ich... Ja, hier noch mal. Aber guck mal rein, das sind nicht die gleichen. Das ist das Spannende daran. Nein. Also hier gute Freizeit schreibt, so meistert sie tapfer jeden Schicksalsschlag. Also alles sehr bewundernswert. Es ist ja so traurig. Und aber jetzt glücklich so und Freizeit exklusiv schreibt. Grausame Schmerzen machen ihr das Leben zur Hölle. Wo war das mit der Merkel? Die absolute Vollgasfrau. Jetzt fordert ihr Körper seinen Tribut. Mein Rücken macht mir sehr zu schaffen. Zitat Ende. Nee, Merkel. Ah, ich habe hier was von Barbara Schöneberger. Schön. Ehekrise. Ständig schwärmt sie von diesem Mann. Auf der anderen Seite Barbara Schöneberger. Tolle Neuigkeiten. Das dritte Kind. Wir hatten auch einen gefunden, den wir sehr lustig fanden. Aber hier habe ich auch Andrea Schöneberger, Ehekrise, sie riskiert mit ihren Fremdgeh-Fantasien ihre Beziehung. Das müssen wir gleich, da müssen wir gucken, ist dieselbe Story. Ist das dieselbe? Dieselbe. Seite 11. Nee, ist nicht dieselbe. Ich hatte was gefunden, das fand ich auch sehr schön mit Merkel. Ich glaube, das geht hier gerade rum, das Heft. Merkel geht rum. Wie was? Wie krank das, ist sie wirklich? Das ist die beste Story. Weil wir haben uns gefragt, wie krank ist sie denn wirklich? Angela Merkel, wir haben gar nichts gehört von ihr. Tatsächlich ist es so, dass ihre Imitatorin interviewt wurde und sagte, ja, den ganzen Tag muss sie immer so dastehen, diesen hier machen. Und davon hat sie immer Rückenschmerzen. Deswegen schließt das Magazin darauf, dass die Merkel wahnsinnig schmerzt. In einer Sendung... Entschuldigung. Was hast du da... Sorry, das muss ich aber kurz hören. Was hast du da? Die ist eine super Schlagzeile. Also, es geht um Bauer sucht Frau. Ja. Und da steht halt ein Prachtkerl in bayerischer Tracht und so und sie auch. Und dann steht hier Schlaganfall, Drama zum Bauer sucht Frau. Um Bauer sucht Frau. So, also du denkst dir, okay, krass, Schlaganfall, Drama. Da scheint ja echt was Böses. Ja. Also, die sind echt mies drauf. Und dann ist hier ein Zitat: Plötzlich hing mein Mundwinkel runter. Das geht mir beim Lesen dieser Zeitschriften immer also so. Also wenn meine Frau einen Schlaganfall hat, dann hängen mir auch die Mundwinkel runter. Also Leute, man hat schon wieder einen Schlaganfall. Wir wollten um 12 essen. Hier ist. Vor allem, die sind hier mega am Grinsen, ne, Sir? In der bayerischen Tracht, Alter. Vielleicht musst du es andersrum halten. Dann hängen die mit dem Mundwinkel. Ja, so sitzt sie runter. Ja. Wer ist denn so hobbylos, dass er so ein belangloses Wissen in 80 aus... Meine Oma. Das ist ja so belanglose Scheiße. Das ist ja die Zukunft von Herrn Newstime. Nein. Das ist die Vergangenheit von Herrn Newstime. Wir haben einfach vergessen, dass Promiflash und Herr Newstime seit 60 Jahren existieren, und zwar hier in dieser Form. Das ist halt genau das, damit hat das angefangen. Ich meine, sie gucken sich das nicht ab, aber offensichtlich gibt es ein Gen für Scheißigkeit, wenn du über Dinge berichtest. Und das wird über Generationen weitergereicht und hat bei der Freizeitrevue angefangen. Ja. Aber glaub mir, meine Oma steht dann vor mir und sagt dann, die liest dann, Harpe Kerkeling wirklich tot? Schnäppchenkalender. Und dann kommt die zu mir, David, wusstest du, Harpe Kerkeling ist gestorben? Weil die verdreht sich das dann nochmal. Dann geht die zum Bäcker, sagt das Oma Elfriede dann auch nochmal völlig, kommt dahinter irgendeine Geschichte. Ja, das habe ich gehört. Ja, bist du wieder durchgekommen, Elfriede. Ne? Ja. Da könnt ihr das ja mal selber spielen, wenn ihr das nächste Mal im Zeitungsladen seid. Ich war heute am Hauptbahnhof und habe da in einem Laden nur 8 dieser Marke. Es gibt ein extra Freizeitregal. Max macht die ganze Zeit die Moderation kaputt. Beim nächsten Mal können wir das mit Ey, das ist doch noch besser. Ganz kurz, ja? Ja, also. Drama um Lindenstraße, Lindenstraßenstar, kenne ich nicht hier. Habt ihr auch Lindenstraße, hier vorne? So, aber auch wieder die Schlagzeile, ne? Demenz, Schock. Ja, Doppelpunkt. Da denkst du ja, okay, Demenz, schwierig. Plötzlich, sie geht durch die Straße, auf einmal nur, Schock, Demenz. Dann einfach nur, wieder Zitat, ich habe Angst. Gut, dann hat sie Angst. Ja, wahrscheinlich, Alter. Weil das irgendein echtes Zitat ist. Das haben sie irgendwo aus der Sendung mal rausgeklappt, wo sie immer mal gesagt hat, so, ich habe Angst. Und dann haben gesagt, das ist so überbeliebig. So. Stimmt. Was tun wir in die Schlagzeile? Mach mal den wieder. Wer interessiert sich denn für die ganzen... Meine Oma, Mensch, frag mal deine Oma. Ich glaube, wenn du die nach Hause mitbringst, zu deinen Großeltern, dann rasten die aus. Demenzschock. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk. Ich auch. Max. Nicht die Elfriede, die hat Angst. Das Spielchen kann man übrigens auch spielen mit Frau. Also ich habe heute mal geguckt, wie viele Magazine mit Frau im Namen es gibt und mit Woche. Woche und Frau, das sind diese Dinge. Und Freizeit. Offensichtlich, also ich will da gar nicht, das wird schon sexistisch, aber es muss, das Wort Freizeit scheint irgendwas zu aktivieren im Gehirn, ja. Sodass man sofort einen Kaufreflex hat. Du bist nach der Arbeit, nach der harten Arbeit, bist du an der Kasse und denkst dir, Freizeit. Jetzt schön Freizeit. Aber welche? Freizeit aktiv oder Freizeit Blitz? Ich gehe jetzt mal mit dem Mikrofon. Du gehst jetzt mal rum. Geh du mal rum. Geh du mal in die Menge. Hier, da meldet sich jemand hier in der dritten Reihe. Da meldet sich jemand in der ersten Reihe. Weil wir gerade schön beim Thema Influencer sind, da ich seit einem halben Jahr eine Ausbildung zum Fotografen mache und mit so einem, Möchtegern-Model unterwegs bin, muss man leider so sagen, gerade in Berlin. Wir sind hier bei den Messerschwestern, was habt ihr erwartet? Ja, gibt's halt ganz viele von den Leuten. Und da gibt's halt auch so Leute, die sich halt dieses Influencertum gerne ein bisschen selber zerschießen. Weil wenn man dann ein Foto von einem Typen macht, der halt einen Pulli von einem Klamottenlabel hat, was er selber bezahlt hat, dann diesem Label das Foto schickt, was ja rechtlich gesehen mein Foto ist, Und die das dann posten und ich schreibe so, ey Leute, ist ja schön, dass es postet, aber das ist mein Bild. Also wie wäre es mit da irgendwie, wenn da was rumkommt? Ja, nee, dann löschen wir das, weil wir haben unseren eigenen Fotografen und wir machen das immer so, dass halt die Models uns die Sachen schicken. Ich so, okay, cool, aber... Aber die verlinken nicht mal ein, oder? Sie haben verlinkt, aber halt, wie gesagt, das Model hat halt von sich aus die Klamotte, die sie selber bezahlt hat, hingeschickt, so als Foto für die Werbung. Ich bin so, Alter, dann frag doch wenigstens mal mich. Aber also erstmal, also würde ich jetzt sagen, selbst schuld, so, warum kaufst du den Pullover und machst dafür Werbung? Warum kaufst du überhaupt Sachen als Influencer? Ja, das ist ja, ich habe, wie gesagt, das ist ja das Ding, ich habe ja nur das Foto gemacht. Ja, für halt, also für mich mal, als so, ne? Zum, und, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was gekauft habe. Also erstmal Pro. Warte mal, ihr habt doch letztens erst dieses Video gemacht über den Klamottenkram mit den Space Frogs. Egal. Ja. Also Pro-Tipp, meldet euch an so einer Seite an, wo ihr euch eintragen könnt und dann kriegt ihr vielleicht einen Pulli umsonst. Aber das ansonsten ist ja krass Urheberrechtsverletzung einfach nur. Da vorne Meldung. Ich sehe das ja immer, was so rumsteht, wo ihr bei diesem Kinderkanal wart. Da habt ihr doch ganz viele Spielzeuge bekommen. Wenn ich immer sehe, was bei Flo, also bei Floyd rumsteht, der kriegt ja auch ganz vieles ungefragt. Ist dann der Postbote klingelt und dann steht da irgendwie ein PC. Flo hat mir mal, ich habe es nie genutzt, aber Flo hat mir mal so einen Brief gegeben, den er bekommen hat, wo drin stand, so, wir würden dich gerne ausstatten. Kreuze an, alles, was du aus unserer Kollektion haben willst, mit deiner Größe und deiner Schuhgröße und alle Sachen, alles. Also wirklich von Jacken über Schuhe, über Hosen. Und hat gesagt, hey, ich habe keinen Bock, ich brauche das nicht, aber hast du nicht Bock, das anzukreuzen und einzuschicken? Das hat er nie gemacht. War nicht mein Stil, aber... Ja, ich wollte noch eine kleine Anekdote bringen. Und zwar war ich für einige Zeit mal auf Animex. Die Seite gibt es immer noch, kennen vielleicht bestimmt auch viele. Und habe Fanfictions freigeschaltet und habe geguckt, ob die den Regeln bestimmen. Es geht auch so ein bisschen... Ja, genau das. Du wärst für Pornhub perfekt, die Videos durchcheckt. Ja, und zwar das heißt, geht es auch... Du bist da so durchgescrollt, ja, die geht, nee, das die war nicht. Das war so richtig so eine Admin-Rolle, die man bekommen hat. Und, du machst dann halt den Cäsar, oder? Genau. Oder die halt Fanfiction finde ich super, da geht's zur Sache. Ja, und man glaubt wirklich nicht, was die Leute da teilweise reinschicken. Das geht dann auch wieder so in diese Richtung von wegen Fetische und... Warum werde ich angeguckt bei Fetische? Und wir hatten so einen ganz speziellen Fall, das war ein User namens Popo Girl. Und wir haben uns jedes Mal fast schon mittlerweile gefreut, da immer was zu lesen, weil das war wirklich so, das waren Naruto-Geschichten wirklich die rassistischste und sexistischste, wirklich das sexistische, was man je gelesen hat. Aber nee, rassistisch nicht, ich wollte sexistisch sagen. Das Schlimmste, was man je gelesen hat, aber es ist halt, da hat sich nicht viel geändert und es ist... Also tatsächlich, ich weiß nicht, ob man mich hört, ich bin zu nah, also ich gehe mal kurz hier hin. Tatsächlich habe ich das erste Mal mitbekommen, ich wusste auch nicht, was Fanfictions sind. Alter, bei Giga damals noch. Bei Giga hat irgendjemand dann damals gesagt, so, geh mal da auf die Seite, da haben die Fanfictions gemacht. Ich dachte, alles klar, weiß ich nicht, was es ist. Und dann hat jemand ein Gladiatoren-Szenario entworfen, so eine junge Dame, die alle Giga-Redakteure inklusive mir nackt eingeölt gegeneinander kämpfen hat lassen. Und dann wurde da ein schwules Erotikmassaker. Alle haben ihre Penisse in jemand anderen reingesteckt. Und ich dachte, wow, was ist denn da los? Und das ist diese Fanfiction-Szene, ich kannte sie vorher nicht, ist ganz groß. Ja. Du kriegst du das auch so viel ab? Also ganz schlimm wurde es, seitdem ich mit Manuel, dem German Let's Play, zusammen was mache. Und zwar Videos aufnehmen. gut, dass du dich noch gerettet hast. Denn bei ihm und Paluten, die beiden machen ja super viel gemeinsam und haben ja eine echt junge Zielgruppe. Und ich weiß nicht, warum das so ist, aber immer wenn ich auch auf Twitter irgendwie in den Erwähnungen bei den beiden dazutrudel, weil dann irgendwer wen anders streitig macht, dann geht es los, dann bekomme ich Erwähnung von 1 Million 14-jährigen Mädels, die sich dann erfinden, wie ich und er und Paluden sich gegenseitig Ja, und ich habe immer gedacht, warum sind das immer nur Männer? Und dann hat irgendjemand, ich habe mal mit einer gesprochen, die Fanfiction schreibt, und die meinte so, naja, sie möchte sich nicht vorstellen, wie ihr Liebling mit einem anderen Mädel ins Bett geht, also nimmt sie lieber einen Jungen. Sie weiß alles. Ich hab hier, du schreibst welche? Ja. Nein. Also das finde ich mutig. Das, okay. Das finde ich jetzt mutig. Ja, okay, folgendes. Also was denn zum Beispiel? Ich habe einen Fanfiction-Account seit 2010. Da war ich 12. Also du bist Pro. Ja, ich bin Pro. Und ich habe quasi beobachtet, wie diese Szene sich entwickelt hat. Und ich muss sagen... Beobachtet. Naja, oder... Ich also, Einfluss. Und es war halt so, als es angefangen hat mit YouTube, als es groß wurde. Ich glaube, die ersten Fanfictions waren über Waititi und über Gronkh. Gerade so Valerik war so ganz groß. Also quasi Valentin, falls man... Ja, okay, ist egal. Auf jeden Fall. Und... da war das aber, hatte ich zumindest das Gefühl noch so, da ging es nicht so sehr um dieses, weiß ich nicht, der YouTuber hat mit dem irgendwie rumgemacht oder hat mit dem Sex oder so, sondern war das irgendwie, ja, genau, kreativer. Und es gab auch zum Beispiel so Challenges, sowas wie Adventskalender und dann sollte man jeden Tag so einen kleinen Drabbel hoch, also Drabbel sind quasi so Geschichten, die haben genau 100 Worte und da hat man dann jeden Tag einen Drabbel hochgeladen und das war so eine Art Adventskalender. Und das sind... eigentlich sehr süße Geschichten und die gehen nicht voll über... Das sind was zur Hölle, Alter. Man muss ja auch sagen, durch Tube Clash ist es, glaube ich, oh, ja, auch richtig, ja, krass unter anderem, geworden. Aber ja, da hast du ja mit Dagi irgendwie... Alter, ich habe die Scheiße 2 Jahre in meiner Erwähnung gehabt. Ja. Zu meiner Verteidigung, ich schreibe, also... keine irgendwie Yaomi heißen, ja, die meisten zu schädigen. Doch, wirklich nicht. Okay. Ja. Haben wir geklärt, seit haben wir geklärt. 2010. Du warst es nicht. Waren alle anderen. Ich würde gerne auf Promi Flash zurückkommen. Ja, weil ihr ja immer sehr gerne darüber redet. Ich arbeite im Online-Marketing und habe einen. Von Promi, aber nicht von Promi Flash. Nein, aber mein Arbeitskollege hat vorher bei Promi Flash gearbeitet. Ah, ja, das hat weitergereicht. Und, erzähl mir mehr. Und zwar haben die bei sich in der Redaktion eine Tafel stehen mit den Namen der Redakteure und da wird jedes Mal ein Strich gemacht, wenn jemand einen Text geschrieben hat über irgendwas. Das heißt, Bibi ist schwanger, da stürzen sich alle drauf, ich muss da einen Text drüber schreiben, weil ich krieg da einen Bonus. Und wenn die eine bestimmte Anzahl an Texten schaffen, kriegen die halt Boni, also ja, eine Bonuszahlung, ja, oder okay, kriegst einen Gutschein für... Das heißt, wenn du mehr Müll rauswirkst, umso mehr kriegst du am Ende... Genau, und es ist dabei völlig egal, worum es geht. Hauptsache, ein Fakt ist richtig. Also es gibt... Ne? Ein Fakt ist richtig. Das ist die Kritik. Hauptsache eine Sache ist richtig und der Rest darf dann ruhig... Bibi ist richtig, der Rest... Der Name ist richtig. Es gibt eine Frau, die heißt Bibi. Der Name ist richtig, das Alter ist richtig, was auch immer. Und man muss halt aufpassen, dass nicht gelogen wird. Muss man aufpassen. Was soll aufpassen? Muss man aufpassen. Wer nicht so heftig, nicht so günstig. Aber im Endeffekt geht es halt nur darum, dass man viel schreibt, damit auch viel Traffic generiert wird. Okay. Und am allerliebsten natürlich noch Search Engine Optimized. Haben wir denn jemanden, der bei in dieser ganzen Made My Day Suppe herumkrebst? Also ich? Oder der jemanden kennt? Gut, es wird sich jetzt keiner melden, nachdem ich so eine Ansage... Da hinten habe ich eine Meldung. Oh, da geh ich hin. Mein Cutter kommt von da gehe ich hin. Der hat doch die Texte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Es gibt so eine News, also das ist ja keine Newsseite, das ist so eine Seite, die aggregieren so Kram wie, wusstet ihr, dass dieser krasse Fisch kann unter Wasser die Luft anhalten? Hallo, dich hatten wir schon mal sogar bei uns in der Sendung. Was hast du zu Made My Day zu berichten? Made My Day hat nebenbei ein Berliner Studio und die produzieren das Ganze in Berlin und unter anderem machen da auch kleinere YouTuber mit, die dadurch ihre Brötchen tatsächlich verdienen, denn die bezahlen relativ gut. Und dort gibt es einen Slack-Channel, den Made My Day benutzt. Ich weiß nicht, ob das bis heute so ist, aber vor einem Jahr war es zumindest mal so. In den hatten wir mal Zugriff als damals der Tomek, was wir halt auf YouTube gemacht haben. Und da drin werden immer alle Themen reingeschrieben. Und es gibt immer einen Punkt, wo man draufdrücken muss, wenn man dieses Thema machen will. Und dann hat man 45 Minuten Zeit, ein Video zu diesem Thema zu machen. Wow, okay. Das ist nicht viel Zeit. Nee, du, also in 45 Minuten kriege ich gerade die Überschrift zusammen. Ja. Was ich ja bei denen so krass finde, ist, dass die, das Made My Day, die haben auch so einen Kinokanal. Und auf dem, ich habe da mal recherchiert für ein eigenes Video, ist fast jedes einzelne Video gestohlen von amerikanischen Kanälen. Also bis wirklich vom Thumbnail bis zur Überschrift bis hin zu diesen Sachen, die dann im Video, die Platzierungen sind manchmal ein bisschen umgestellt, die Worte sind ein bisschen umformuliert, aber wirklich alles gestohlen. Und ich dachte mir, ich hatte dann die amerikanischen Seiten sogar mal angeschrieben weil ich für das Video recherchieren wollte, ist es vielleicht eine Koop, von denen ich nicht weiß. Ich habe leider nie eine Antwort bekommen, aber diese Seiten, Made My Day, 3 Millionen Abonnenten, diese Kinoseite von denen hat 2 Millionen Abonnenten und ich dachte mir so, warum kriegt das keiner mit, dass das mit gestohlenen Inhalten auf YouTube wahnsinnig viele Klicks und wahnsinnig viel Geld gemacht wird? Denn diese Berliner Firma... Nee, da muss ich ja mal eingrätschen. Die sind jetzt, was ist denn mit dir heute? Die sind nicht aus Berlin, die sind aus Spandau. Hast du einen Einblick, ob das da irgendwie auch dann Maßgabe ist oder ob dann auch mal ein Auge zugekniffen wird, wenn es heißt so, nimm einfach, wenn du keine Idee hast, nimm das Video aus Amerika? Ja, das passiert des Öfteren und nebenbei, Max, das ist nicht in Spandau, das ist Prenzlauer Allee, das ist nicht Spandau. Sind die aber auf, in Eis, Berlin. Auf Eiswerder in Spandau hat Made My Day ein Büro, wo sie für Echt? Made My Day Content produzieren, da kommt nämlich mein Cutter her, der erzählt mir ab und zu ein paar Anekdoten, wie es so bei Made My Day lief. Ja, erzähl mal. Grausam. Gute Anekdote. Deswegen wollte er. Dankeschön dafür. Wer hat noch eine Frage? Oder ein Thema? Hier da vorne, ich gehe mal darüber. Ich habe ja gehört, dass sie das verkaufen wollen. Feilt hat eine Frage. Ich habe ja gehört, dass sie das verkaufen wollen. Feilt, bitte eine Frage. Hi. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Das war heute Morgen, als ich aufgewacht bin und Twitter geöffnet habe, wurde ich damit zugespammt. Und zwar, dass, das habe ich durch einen Tweet von H3 mitbekommen, dass YouTube jetzt sozusagen den finalen Schritt gewagt hat und versucht, die Abo-Box zu optimieren, indem das halt auch nicht mehr chronologisch angezeigt wird, sondern halt personalisiert. Und ich wollte erst mal fragen, habt ihr das überhaupt mitbekommen? Und wenn ja oder wenn nicht, was haltet ihr davon? Denkt ihr, das ist, ich weiß natürlich, ich bin jetzt nicht bei eurem Podcast auf dem allerneuesten Stand, deswegen weiß ich gerade nicht so euren aktuellen Stand zu YouTube. Es tut mir sehr leid. Aber denkt ihr, das könnte so eine Art, so der finale das Nagel in den Sarg sein? Haben wir das ausführlich besprochen. Es tut mir leid, ich bin noch beim Februar. Also ich versuche es. Beim Februar? Wir haben im Februar angefangen. Ich bin bei Januar. Also pass auf. Aber jedenfalls, das war so das, was ich... Also ich habe es tatsächlich noch nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Nee. Wir waren heute den ganzen Tag dabei, diese PowerPoint-Präsentation zu bauen. Diese geile Präsentation. Robin und ich haben 2 Stunden am Blurren der Inhalte, die keiner sehen darf, verbracht. Aber das ist krass. Also ich habe tatsächlich die Tage ein Video gesehen von einem meiner Lieblings-YouTuber, ich glaube, ich muss hier ein bisschen zur Seite gehen, der ein Jahr kein Video gemacht hat, war nicht in der Abo-Box. Und ich hatte sogar die Glocke bei dem geklickt, das mache ich ganz selten. Aber es hat nicht funktioniert. Offensichtlich ist diese Personalisierung schon passiert oder so, aber ich habe nichts davon mitbekommen, aber es ist ja überall mittlerweile schon. Ich gehe jetzt leider mal darüber, weil da habe ich noch niemanden gefragt. Es gibt unterschiedliche Arten von Glocke inzwischen. Ja. Echt? Es gibt sogar 3 Glockenarten. Was oder immer ultra krass. Was aber, mein Handy explodiert. Was bedeutet denn, also ich meine, ein Video wird dir entweder nicht angezeigt, wenn du die Glocke nicht aktivierst, oder wenn ich die Glocke aktiviere, wird es mir halt angezeigt. Was ist denn die 3. Abstufung? Nein, die 3. ist, dass es wird mir vielleicht angezeigt? Sich YouTube auch noch auswählt, wann es dir dann mit der Glocke angezeigt wird. Also nochmal für alle, die es gar nicht wissen, also man kann bei YouTube eine Glocke aktivieren, die dann dem Abonnenten auch den abonnierten Kanal anzeigt. Das ist nämlich, ne, wenn du ein Abo drückst, dann muss es nicht unbedingt bedeuten, dass das auch bei dir ankommt. Also ich muss zur Abo-Box sagen, bei mir funktioniert die eigentlich einwandfrei. Aber woher wisst ihr denn, ob die einwandfrei funktioniert? Also bei mir ist so, mir werden alle Videos immer angezeigt. Ich muss da nicht irgendwie eine Glocke aktivieren. Aber woher willst du wissen, welche Videos fehlen? Ich gucke dann auch ab und zu in die, zu den Accounts selbst. Und da, also alles, was da ist, wird auch bei mir in der Abo-Box angezeigt. Ich muss da nicht irgendwie eine... Also meine Theorie ist auch, dass wie viel meistens Abos funktioniert, hast, ja. Aber also YouTube sagt selber, dass es da ab und zu Bugs gibt, also das geben sie auch zu, aber meine Theorie ist tatsächlich, dass ganz viele Leute inzwischen gar nicht mehr wissen, dass es eine Abo-Box gibt und was das ist und sie einfach denken, ich gehe auf YouTube, ich gehe in die App und dann ist da nicht das Video, also habe ich nicht in der Abo-Box gehabt, und war nicht da, ich habe nicht. Wie viele Abos hast du? Also wie viel ich abonniert habe? Ja, so rum. 50 Kanäle oder so. Okay, ja gut, weil, ich habe irgendwie 400. Vielleicht auch ein paar mehr. Meine Theorie ist, wenn du ab einer gewissen Anzahl filtert halt YouTube schon ein bisschen. Also ich hatte zum Beispiel die 2. Glocke aktiviert, also die super krasse, bei einem Kanal, wo ich kein Video verpassen will, auf gar keinen Fall. Und ich habe es verpasst. Meinen. Genau. Und ich habe dann tatsächlich getweetet, hey Leute, ich will die ganze Scheiße nicht sehen, Hauptsache Rob Bubble. Ja. Und habe extra diese dumme Funktion verwendet, Und trotzdem kriege ich dieses Video, was jetzt einmal im Quartal mal rauskommt bei Robbubble, nicht mit. Und dann habe ich eine E-Mail bekommen von meinen YouTube-Ansprechpartnern. Die haben gesagt, ey Max, wie kann das sein und bla. Und die haben das dann weitergeleitet und dann war mega der Alarm so. Und witzig, dass sie jetzt einfach zwei Wochen gefühlt später sagen, ja, übrigens, wir stülpen das System jetzt eh komplett um. Dann war das wahrscheinlich die Vorboten. Wir haben noch Zeit für eine weitere Frage. Das will ich nicht verantworten, deswegen wählst du jetzt aus. Ich? Nee, Ines wählt aus. Die Dame darf auswählen. Ich wähle nach, was ich denke, wer den größten Penis hat, damit hier nicht nur so YouTube-Gelaber ist die ganze Zeit. YouTube-Gelaber? Ja. Du bist im falschen Podcast gelandet, tut mir leid. Ja. Wer war's? Ja, Tachin, ich wollte mich ganz kurz bei euch bedanken, denn ich hab heute Abend was gelernt. Wer ist das denn? Also ich gehe heute Abend auf jeden Fall schlauer nach Hause, als ich gekommen bin. Ich habe was gelernt, und zwar, dass das erfolgreichste Video, was ich jemals drehen durfte, dein Fußfetisch-Schminkvideo war. Das hast du gedreht. Vielen Dank dafür. Gerne. Da kommt aber noch eine echte Frage. Jetzt such mal noch einen aus. Also war schon eine echte Frage, aber... Also der Herr hat sich von Anfang an gemeldet. Ja, die ganze schon lange Zeit dabei. Ja. Ich frage mich immer, ob sich die Firmen mit den Influencern am Ende auch beschäftigen. Weil bei uns ist das so, ich war jetzt im Marketing bei uns in der Firma und da wurden halt die jungen Kollegen gefragt, hey, wir wollen mal was Neues machen. Hast du eine Idee, bei wem oder über welches Medium können wir das machen? Und wenn da natürlich nur Leute mit bei sind, die dann eben Ape Crime, Katja Krasowitsche, was weiß ich, vielleicht fragen sie den 14-jährigen Praktikanten, dann kann ja nur sowas bei rumkommen. Und ich meine, du kannst die YouTuber fragen, hey, welche Zielgruppe habt ihr? Das und das Produkt haben wir. Passt das vielleicht? Also ja, das verstehe ich immer nicht. Oder halt, dass die Firmen auch wahrscheinlich zu viel Kontrolle darüber haben wollen, anstatt sie einfach mal was Neues machen, weil sie Angst haben, ihnen fällt das auf die Füße. Das ist beides, glaube ich, stimmt. Also es gibt ganz oft dieses Thema Kontrolle verlieren und gibt ganz oft, also gerade bei den größeren Unternehmen, wo du eine deutsche Dependance hast von einem Unternehmen, was irgendwo in Hongkong oder in London oder in den USA sitzt oder sowas, hast du ganz oft so Compliance-Handbücher, die so dick sind, wo dann drin steht so, unsere Marke darf nur in Verbindung mit der Schriftart Arial Black genutzt werden und auch nur, wenn die Hintergrundfarbe durchschnittlich den Hexadezimalcode FFF777 hat und außerdem darf der Content nie lustig sein. Und dann kommen solche Sachen wie bei David, jemanden, den wir nicht kennen, wo die Marke sagt, das Video darf übrigens nicht lustig sein. Gewalt bei God of War, hör jetzt auf, das wollen wir nicht. Mein Gefühl ist immer, umso größer der Deal wird, umso schlimmer wird's. Ich hatte 2016 mit Own by HP eine Kooperation über ein halbes Jahr und da waren 5 Agenturen dazwischen. Von Own by HP zu mir. Oh, ich weiß noch, wie du auf der Gamescom völlig durch warst, weil du die ganze Zeit... Das war die schlimmste Gamescom, die ich je hatte. Ja. An einem Tag musste ich zu Hause bleiben, um das irgendwie Agentur XY verargumentieren zu können, dass ich nicht da jetzt sonst wo auftrete. Ganz schlimm, nervenzerreibend, vor allem, und da geht es dann hin, keiner setzt sich mehr wirklich mit dem Inhalt auseinander. Es geht nur noch darum, wie peitschen wir das durch, wo drückt Partei X bei Partei Y jetzt noch einen rein für sich, damit die mehr profitieren. Ja. Ganz schlimm. Ich kann nur sagen, bei uns ist es so, wir haben eine Marketingabteilung und wir haben ein Artist-Department. Marketing-Department bekommt irgendwie jetzt von Deutsche Bahn was rein, sagt, ja, die stellen sich das so vor, kommen zum Artist-Department und sagen, hey, das wünschen die sich. Und Artist-Department muss dann sagen, ja, klären wir mal ab, redet da mit mir, dann wird gebrainstormt, man macht vielleicht ein Meeting zusammen mit Marketing-Department und dann tüftelt man das aus, dann geht es zum Kunden, der sagt dann, nö, alles kacke. Und dann sagt man entweder, ja, dann hier Plan B oder was wollt ihr denn geändert haben? Groovt man sich irgendwie ein, dass es irgendwie noch fein ist für alle, oder man sagt halt, nee, dann ist es nichts. Also so läuft es halt bei uns. Wir werden da tatsächlich am besten weiterhin die Augen offen halten. Wenn ihr bei den Lästerschwestern weiter zuhören möchtet, dann bekommt ihr von ganz vielen Fails wahrscheinlich weiterhin dann immer wieder berichtet. Auch wenn wir hatten es ja neulich gemacht, bei diesem Placement mit Sony war es tatsächlich so, dass wir richtig Ärger bekommen haben dann auch, beziehungsweise ist... Du hast Ärger bekommen, ich erinnere mich. Ein riesiges Theater. es lief dann, ne, aber wir werden das weiterhin machen, wir werden so versuchen, so ehrlich wie möglich zu sein. Und hoffen, vielleicht können wir da sogar nochmal sowas wie jetzt hier machen. Wir danken, dass ihr da wart für zu dieser Folge Lästerschwestern. Deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke, dass ihr alle da gewesen seid. Und vielleicht sieht man sich und nächste Woche hört man sich im neuen Podcast. Dankeschön. Danke an Ines. Ja, Ines Sagnoli. Danke an Max. Danke an Robert. Ja, David.